Nerdnet soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen. Vielleicht, ich habe schon mal nachgedacht, ob ich vielleicht irgendwo mal die französische Nationalhymne in 8-Bit finde oder so. Keine Ahnung, ich habe überhaupt gar keinen Plan, wie die französische Nationalhymne geht. Letztens habe ich... Hello, I'm a Frenchy McFrenchman, I'm twisting my funny beard. Ja? Surrender, surrender. Hallo, herzlich willkommen bei die Spezialsendung von die Nerd. Ist alles französisch heute? Yeah, yeah. Oui. Oui, because je m'appelle Klaus. Je m'appelle Maximilian. Was? Ich heiße ja gar nicht Klaus. Tu t'appelles Steffen. Gesundheit. Tütapel, ich bin der Tüter. Qu'est-ce que c'est, Gesundheit? Voilà, der Eiffelturm. Ja, ich habe auch voll dein französisches Sprechen. Jetzt bist du aber mit deinem Latein am Ende. So, wir haben, um heute auch mal anzufangen, wir haben einen Film geguckt. Jo, ein Zeichentrickfilm von René Laloux. René Laloux. Ich habe keine Ahnung, von wann der Film ist. Oh ja, aber der scheint aber älter zu sein. Anfang der 70er Jahre, weil er hat 1973 schon Preise gewonnen, unter anderem den Special Award im Cannes Fan Festival. Wir haben gerade den fantastischen Planeten gesehen von René Laloux. Genau. Von 1970. François proclaims, a French planet shines in the sky of the Cannes Festival. L'Europe says the film cast a spell on us from the first image to the last. Le monde, humor, fantasy, poetry. An exciting film. Frightening, fascinating. Marvelous, poetic, The imagination runs wild. A great success at Cannes. The beautiful story we've long awaited. A fantastic animated French film. An event and a complete success. A French masterpiece. Fantastic Planet. Winner of the Special Grand Prix Cannes Film Festival. Special Jury Prize, Trieste Film Festival. Gold Medal, Atlanta. First Prize, Tehran. The world press acclaims Fantastic Planet. Irgendwas. Es ist schon echt peinlich, wenn ich wissen, wann dieser Film ist. Irritiert mich das aber. Ja, hätten wir mal doch ein bisschen besser recherchiert. Das muss doch da irgendwo stehen. Lass nein, tut's mal nicht. Die DVD ist von 2000 oder so. Ja. Die DVD, die ich jetzt hier habe, die ist von Laser Paradise. Das ist ein ganz altes DVD-Label. Und also mit eines der ersten größeren DVD-Labels. Dementsprechend sehen die DVD-Hüllen auch aus. Gut. Ja. Worum geht's im Fantastischen Planeten? Ja, bei Fantastischen Planeten betreten wir eine... Nicht die Fantastische Praline, sondern sag mal Planet. Planet. Ja, der Franz... Der französische Planet. Ja. Liebe und Frieden für unseren Planet. Samba in Madman, großartiger Film. Im Fantastischen Planet geht es darum, dass ich jetzt einen Keks esse mit Dip drauf. Oh ja. Munde der Keks mit Dip. Soll ich mir auch noch ein bisschen Sprite eingießen? Aber die ist ohne Koffein, die Sprite, ne? Ja, aber das ist gut, aber mit Fett. Nein, mit Kohlensäure, genau. Kohlensäure darf bei einer guten Limonade nicht fehlen, finde ich. Also man sieht diesen Film aus der Sicht der Drax auf dem Planeten Igam. Mhm. Steht hier. Ja, mit Y. Igam. Bevor ich J sage, Y. Ich habe dir früher die Buchstaben immer verwechselt, ganz schön. Was hast du dazu Y gesagt? J. Ist ja naheliegend, ne? J oder Y, das ist doch beides Z. So alles. Kannst sagen, wie ein U für X vormachen oder so, ist ja egal. So. Ja. Also. Ich kann ja einfach mal, weißt du, da sind wir ganz, ganz platt heute, weil es ist auch Silvester, wir sitzen hier bei Keksen und Sprite vom DVD-Player, wir haben keine anderen Freunde außer uns selber. ich lese einfach vor, was hier auf der DVD draufsteht. Ja, mach es mal. Auf dem herrlich abstrusen Planeten Igam leben die Draks, 12 Meter hohe blaue Wesen. Eine höchst intelligente Spezies, die sich durch Meditation und Lernen stetig weiterentwickelt. Und außerdem leben auf Igam noch die Ohms. Ein menschenähnliches Geschöpf, jedoch nur mit der Körpergröße einer Ameise. Sie leben wie wilde Ureinwohner in Erdlöcher oder kleinen Höhlen. Das ist auch noch grammatikalisch falsch. Tatsächlich? Ja, hier steht, sie leben wie wilde Ureinwohner in Erdlöcher. Das müsste aber in Erdlöchern heißen. Ja. Offensichtlich. Ja. Nein, wir können das einfach mal runterbrechen auf das, was es ist. Du hast eine hochentwickelte Gesellschaft von Außerirdischen, also für uns aus unserer Sicht Außerirdische, eben diese großen Draks, die also auf einer sehr hohen Intelligenzstufe stehen und die halten sich in weiten Teilen dieser Gesellschaft, halten sich Menschen als Haustiere. Genau. Und die Sache ist, also die halten die Menschen und sehen die Menschen tatsächlich auch an und du sagtest das Ganze zum Anfang. In der allerersten Szene, wo man wirklich eine Frau sieht mit ihrem Baby. Mhm. Und du sagtest, das wirkt gerade so, als würde man mit einer Ameise spielen. Genau. Ne? Und das ist genau das, was die Draks machen. Die halten sich das als Haustiere, als Anziehpuppen. Mhm. Und so der erste größere Teil des Filmes geht darum, die kleine Tiva, findet dann eben ein Menschenbaby und zieht es auf und benutzt eben diesen Menschenjungen, sie nennt ihn dann Ter für Termite, so als Anziehpüppchen, als Spielkameraden und als nichts an, also wirklich eher als Spielzeug, nicht mal als Spielkameraden, sondern wirklich eher als Spielzeug. Ja, genau. Und man kriegt dann auch relativ schnell mit, dass sich die ganze Gesellschaft der Draks eher darüber unterhält, wie man die Menschen wieder vom Planeten loswerden könnte. Man hat die nämlich wohl auf einem Planeten namens Terra. Ja, der Erde. Eben. Wohl aufgelesen, dann mit auf den Planeten gebracht und auf der einen Seite gibt es eben Draks, die sich diese Menschentiere, wie sie da auch genannt werden, als Haustiere halten. Andererseits gibt es eben auch eine große Population an wilden Menschen. Überall in der Umgebung der größeren Städten. Hm. Und es wird eben auch darüber verhandelt, ob diese Menschentiere jetzt eben intelligent sind, ob die fähig sind zu lernen, zu begreifen und so weiter und so fort. Und Ter, also der das Menschentier von Tiva, ist in der Lage, mit ihrem Lerngerät. Ja, so eine Art Kopfhörer, genau. Ein Stirnband, mit dem sie lernt, so auf so eine Art telepathische Art und Weise. Er lernt mit durch einen Zwischenfall und ist in der Lage, dann auch zu schreiben und zu lesen, genau. Die Draks auch zu verstehen, wesentlich direkter. Und schafft es auch tatsächlich erfolgreich, zusammen mit diesem Stirnband auch zu fliehen. Weil Tiva irgendwann aufhört, sich um ihn zu kümmern und er einfach keine andere Chance sieht, zu überleben, als wenn er dann aus dieser Gesellschaft da flieht. Und trifft dann da, und das ist dann auch der weitaus größere zweite Teil, auf eine Siedlung wilder Menschen. Und wird dann da, weil er als nützlich empfunden wird, auch aufgenommen, eben durch seine Fähigkeit, die Gesellschaft der Draks zu verstehen. Und ab da passiert eigentlich so eine Art Schlagabtausch zwischen Draks, die natürlich versuchen, die Menschen zu vernichten. Genau. Weil sie eigentlich als Ungeziefer und als Bedrohung ansehen. Und natürlich den Menschen, die einen sehr starken Überlebenswillen haben und den Draks eigentlich auch nicht wirklich schaden wollen, aber sie wollen einfach flüchten. Stimmt. Jetzt ist dir ja bestimmt die Optik des Filmes aufgefallen. Das hat ja mit heutigen Zeichentrickfilmen gar nichts mehr zu tun. Nee, wirklich nicht. Es wirkt sehr stark, wirklich auch gezeichnet. Gar keine Computeranimationen oder so eigentlich. Gab's auch noch nicht. Überhaupt nicht. Teilweise merkt man auch, dass Bilder sehr stark wiederholt benutzt wurden. Einige Bilder sind nur gezeichnet. Statisch, ja. Ja, wirkt ein bisschen statisch, aber trotzdem hat eine sehr interessante Optik, auch ein sehr surreales Design. Genau. So. Also der Planet ist, also der Planet. Ja, der Planet vielleicht auch, aber der Film ist vom Regisseur René Dalou. Den haben wir schon mal angesprochen, als wir vor einigen Monaten über Watership Down geredet haben. Ah ja, genau. Da hattest du mir zum ersten Mal erzählt, dass du auch nochmal diesen Film reviewen würdest. Genau, weil René Dalou war in seiner Zeit, das hören wir später in dieser Sendung nochmal, war in seiner Zeit einer der wichtigsten französischen Animationsregisseure. Und für die ganze Optik und die Bildsprache in diesem Film ist eigentlich der Zeichner Roland Topar zuständig, der eben auch, wie gesagt, diese ganze Flora und Fauna, die in diesem Film gezeigt wird, ist eigentlich so auf, in Anführungszeichen, auf seinem Mist gewachsen, weil ganz oft versuchen Regisseure und Filmemacher eine außerweltliche oder eine außerirdische Flora und Fauna herzustellen und landen eigentlich bei etwas, das unserer Realität sehr ähnlich ist. Hm. Und das ist in diesem Film, das ist so weit von uns weg. Das ist kaum, ich habe kaum einen Science-Fiction-Film oder kaum einen Animationsfilm gesehen, der ähnlich verrückte Tiere und Wesen hatte wie dieser Film. Ja, stimmt. Und da werden. Ein bisschen wieder erkennt man da schon Tiere aus der Erde, finde ich. Zum Beispiel diesen einen riesigen Vogel, den die da einmal in der einen Szene töten. Ja, der hat dann so hühnerähnliche Füße. Ja, nein, so das Konzept des Fliegens ist jetzt auch nichts, was in der Natur unbekannt ist. Das hat sich ja im Tierreich dreimal unabhängig voneinander entwickelt hier auf der Erde. Von daher kannst du davon ausgehen. Diese Venusfliegenfalle, die man da hat. Das ist dieses eine Tier, diese Venusfliegenfalle, die da passiert ist. Das war eigentlich eher so ein Pflanzen-Tier-Gemisch. Das war so ein Gesicht in so einem, meinst du das? Ja, ja. Und das ist eben auch so ein Aspekt dieses Films, den ich so krass finde. Die spielt mit deinen Erwartungen, gerade in diesen sehr dadaistischen Szenen, diesen Zwischenszenen, wo einfach nur noch dieser Film vorgestellt, oder diese Welt vorgestellt wird, besser gesagt. Ja. Der spielt mit seinen Erwartungen, und zwar komplett. Und zwar hast du da so ein Wesen, was aussieht wie eine große Pflanze, und dann kommen so kleine Flugviecher an, und diese Pflanze lacht, also dieses Tier-Pflanze-Wesen, das lacht, und pflückt sich aus der Luft eins von diesen Fliegewesen, nimmt es, schmeißt es auf die Erde und tötet es einfach. Und du siehst um die Pflanze herum mehrere von diesen toten Wesen. Und dieses Wesen tötet nicht, um zu essen, sondern einfach nur aus purer Freude. Du hast eine Szene, wie dann so eine kleine Larve aus dem Ei ausschlüpft. Genau. So sieht es ungefähr aus. Und sieht im Prinzip aus wie eine kleine rosa Eidechse mit Hinterfüßen praktisch nur. Irgendein Jungtier so. So ein Jungtier. Und dann kommt ein größeres Tier angelaufen und leckt das so ein bisschen ab, und du denkst, das ist das Muttertier. Genau. Und pflegt das so ein bisschen, und das kleine Tier schmiegt sich da auch so ein bisschen an, und auf einmal macht das große Tier Haps und es ist weg. Und als ich den Film vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen habe, ich habe vor dem Fernseher gesessen und ich habe es nicht geglaubt. Weil es gibt wirklich wenig Filme, die so ein, oder auch nur ausschnittsweise so ein komplexes Ökosystem irgendwo simulieren wie dieser Film. Also irgendwie auch zu zeigen, so, es gibt Konzepte, wie das Leben aussehen kann, die uns komplett fremd sind. Obwohl mir diese Szenen immer so ein bisschen so als Dreingabe vorgekommen sind. Ja, natürlich. Nur ein bisschen, die sind da und dann sind sie wieder weg. Und dann wird wieder die Handlung rund um Thea. Genau. Genau dafür sind sie nämlich da. Das sind Lückenfüller oder eben so Extras. Der Film basiert grob auf einem Roman eines französischen Science-Fiction-Autors. Und soweit ich weiß, sind diese Szenen da auch nicht vorgesehen. Also die hat Roland Topart, die da, glaube ich, auch zusätzlich eingefügt, einfach um nochmal zu zeigen, okay, wir versuchen diese Welt ein bisschen zu erweitern. Das ist natürlich, wenn du hinter die Fassade guckst, bei weitem kein vollständiges Ökosystem. Es ist natürlich nur ein Ausschnitt oder der Versuch, irgendwo Raubtiere oder sowas wie eine Bedrohung für die Menschen da herzustellen. Du kannst natürlich keine Schlange nehmen oder sowas, das würde sofort seltsam uns vorkommen, nach dem Motto, wie könnte ich es auch mit einer Schlange zu tun haben. Du hast dann natürlich diesen Mix aus Huhn und Fledermaus und Ameisenbär, der dann irgendwann auch die Behausung der Menschen angreift und die so rausleckt. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch so kleine Zwischenszenen, die dann sehr poetisch wirken. Also gerade so diese Szene, wo die Menschen dann nachts losziehen, um dann eben miteinander Sex zu haben und dann so in der ganzen Umgebung verteilen. Und der guckt dann dem ganzen Treiben eben auch zu, weil er eben in dieser Kultur überhaupt nicht drin ist, der Mensch. Das ist nochmal wirklich auch eine sehr poetische Szene, weil die streichen sich damit was oder essen irgendwas und nehmen irgendwas zu sich und leuchten dann. Und also auch mit dieser hakeligen Animation. Wie gesagt, der Film ist über 40 Jahre alt. Ich meine, gut, dass das mehr möglich gewesen ist, hat Disney schon gezeigt, ist klar. Also selbst Schneewittchen und die Sieben Zwerge aus den 30er, 40er Jahren ist ein Ecken besser animiert als dieser Film. Man muss aber auch mal überlegen, der Film ist in Tschechien animiert worden, in einem kleinen tschechischen Animationsstudio. Die haben einfach nicht die Möglichkeiten oder die Zeit und das Geld, wie es Disney hatte. Und trotzdem sind diese kleinen Szenen oder auch so kleine Momente oft einfach wirklich sehr berührend, wenn du wirklich merkst, da hat sich nicht nur der Zeichner oder der Animateur was dabei gedacht, sondern da war auch ein guter Autor am Werk, nämlich wirklich René Laloux, der den Film super inszeniert hat. Ich hätte dich ja vorgewarnt, von wegen, der Film wäre sehr tiefsinnig. Da ich ja schon jetzt ein paar Jährchen Zeit gehabt hatte, mir über den Film Gedanken zu machen, möchte ich dich vielleicht mal zuerst fragen, was ist für dich als Quintessenz aus dem Film hinten rausgefallen? Was mir am meisten aufgefallen ist, ist praktisch so, wie die Drax jetzt mit den Menschen in diesem Film umdrehen. Das ist eigentlich in keiner Weise anders von dem, wie wir mit den Tieren auf unserer Erde umgehen. Und das erste Mal, dass die Drax wirklich merken, so, wir können die Wesen jetzt nicht wahllos abschlachten oder so, ist, als die Menschen sich wehren. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Der Film zeigt eigentlich sogar sehr gut oder hält uns den Spiegel vor, wie wir als Menschen mit anderen Menschen umgehen. Aha. Es gab im Nationalsozialismus den relativ ekelhaften Begriff des Untermenschen. Ja. Und das zeigt eigentlich nichts anderes aus, wie dass die Nazis sich als herrschende Rasse mehr oder weniger gesehen haben, und alle Juden und alles, was irgendwo nicht arisch war, waren eben Untermenschen, und die wurden dann, du sagtest das ja dann irgendwann, wie die Draks auch losgezogen sind zum ersten Mal. Ja, mit chemischen Waffen und die Behausung der Menschen dann. Genau, und da sagtest du ja auch, was ein schöner Holocaust. Und da habe ich dann gesagt, okay, er hat den Film verstanden. Ja. Weil das ist genau das, worum es da geht. Also wirklich zu sagen, die untergraben unsere Gesellschaft mit ihrer Kultur, mit ihrer Art zu leben. Wir können uns aber nicht vorstellen, dass der Schwarze, in Anführungszeichen, und ich sage das mit 2000 Anführungszeichen drumherum, dass der blöde Neger, den wir gerade aus dem Umbo-Wumbo-Land hier nach oben geholt haben in unsere Zivilisation, dass er auch nur im Ansatz in der Lage ist, nachzudenken. Hm. Ne? Und das ist ja ein Glauben, der bei uns in Deutschland sogar noch bis in das anfängliche 20. Jahrhundert gegolten hat. Wo ja. Die Menschen wirklich der Meinung waren, auch in Amerika, wo die Schwarzen sich ihre Rechte wirklich hart erkämpfen mussten. Genau. Dass viele Leute wirklich dachten, also alles, was mit unserer Kultur, mit unserer zivilisierten Kultur nichts zu tun hat, sind Untermenschen. Ich würde tatsächlich so weit gehen und den Film in diese Richtung deuten, weil eben auch der Unterschied der Welt, in der die Draks leben, und die Welt, aus der die Menschen kommen, und es werden ein paar Bilder von Terra gezeigt. Mhm. Terra ist sehr verwüstet. Wenn man da jetzt anfangen möchte zu interpretieren, kannst du da auch von einem postapokalyptischen Szenario sprechen. Genau. Da liegen also teilweise Hochhäuser auf der Seite und Fahrzeuge sind zerstört. Wird natürlich sehr spartanisch gezeichnet und so ein paar Bleistiftzeichnungen in dem Film. Aber da kannst du natürlich auch ein bisschen rein interpretieren. Die Draks interpretieren das eben nicht so, als wäre der Mensch ein intelligentes Wesen. Holt den aus dem Trümmerhaufen raus, genauso wie der Kolonialist. Damals den Anführungszeichen, 1 Million Anführungszeichen, den Neger von Afrika rausgeholt hat und ihm das schöne Leben in Europa gezeigt hat. Hm. Ne? Und er konnte ja froh sein, dass er für den Amerikaner auf der Baumwollplantage arbeiten durfte. Der blöde 1 Million Anführungszeichen Neger. Hm. Ne, weil nichts anderes sagt das Wort Neger, nämlich blöder Sklave. Auf einer kleineren und unschuldigeren Ebene ist es natürlich, weil du sagtest das ja auch relativ früh, eben wirklich, wie als würde ein Kind mit einer Ameise spielen. Wir haben das früher auch gemacht. Wir haben damals in einer Schuttgrube gesessen, haben geguckt, wo Insekten waren, haben uns Insekten gefangen und haben dann mit diesen Insekten wirklich in so kleinen Tunneln und haben mit den Steinen so Sachen gebaut und haben geguckt, ob die Ameise da drüber läuft. Und wenn sie das nicht gemacht haben, haben wir da draufgehauen und die Ameise war tot. Ja. Da macht man sich als Kind überhaupt keine Gedanken drüber. Wir haben, es gab bei uns am Haus gab es Pflanzen. Da waren so Beeren dran. Hm. Ne, die waren ungefähr, haben relativ schön geblütet, aber unter den Blättern saßen immer grüne und rote Käfer. Das können auch Wanzen gewesen sein, ich weiß es nicht. Und dann sind wir hingegangen, haben diese Käfer eingesammelt, haben uns die Dornen von irgendeinem Vogelbeerbusch abgezwackt und haben angefangen, die Käfer zu sezieren. Das war unser Spiel im Sommer. Und das ist du machst dir als Kind, machst du dir keine Gedanken darüber. Ich meine, okay, es ist ein Käfer. Ja. Ne? Klar. Aber so, das ist kein fühlendes oder denkendes Wesen. Das ist ein Käfer. Ne? So, ich würde einem Käfer jetzt nicht die gleichen intellektuellen oder kognitiven Fähigkeiten zusprechen, wie es ein Mensch hat. Aber trotzdem machst du dir einfach keine Gedanken ums Leben. Hm. Ja, wie oft geht man hin und haut eine Fliege tot? Oder eine dicke Spinne? Und nur weil man sowas Irrationales hat wie eine Spinnenphobie. Da kann die Spinne ja nichts dafür. Okay. Gut. Wenn sich jetzt gleich die Akustik im Raum ändert, nicht wundern, weil heute Silvester ist und wir nur Zeit für diesen einen Film hatten, nehmen wir den Rest an einem anderen Tag auf, aber dass sich die Akustik der Räume ändert, das seid ihr ja bei Nerd gewohnt. Hm. Das passiert ja jedes Mal. Gut, dann machen wir erstmal eine kleine Pause von ungefähr 2 Wochen, bis die nächste Sendung aufgenommen wird. Hören uns dann wieder mit ein paar französischen Comics und noch einem weiteren Film von René Lalou, denn gleich Hello Future People, gucken wir noch Herrscher der Zeit von René Lalou und Möbius. Und wir gucken uns dann auch nochmal 2 Comics an von Möbius. Nämlich einerseits die Comicserie Der Inkal. Mhm. Das ist nochmal sehr spannend. Und wir gucken uns das Silver Surfer Parable Comic an. Stan Lee. Von Stan Lee und Möbius. in das man auch nochmal schön viel reininterpretieren kann. So, und weil wir die Zeit überbrücken möchten, gibt's jetzt ein bisschen Musik. Moi j'aime bien les dimanches matins. Les gens sont cool et ça sent le bon pain. Moi j'aime bien les dimanches matins. Ça sent les croissants et le café au lait. Plus tard le gâteau et le poulet grillé. Moi j'aime bien les dimanches matins. Y'a comme un air de fête qui trotte dans toutes les têtes. Y'a toujours du soleil même s'il ne brille pas dans le ciel. Moi j'aime bien les dimanches matins. Y'a pas d'école, personne va travailler. Peut-être même que papa aura le temps de jouer. Moi j'aime bien les dimanches matins. Les parents, les amis arriveront vers midi. J'espère que ma cousine Élodie sera de la partie. Moi j'aime bien les dimanches matins. Les dimanches matins. Les dimanches matins, les gens sont cool, ça sent partout le bon pain. Moi j'aime bien les dimanches matins. Moi j'aime bien les dimanches matins. Oui j'aime bien les dimanches matins. Oh Max, ich fühle mich so alt. Tatsächlich? Ja, ich fühle mich 2,5 Monate älter als vor der Musik. Oh, das könnte daran liegen, dass wir eine ziemlich lange Pause dazwischen hatten zu der letzten Aufnahme. Und nein, das war ein Riss im Traumzeitkontinuum. Ja, genau. Wir sind einfach mal in TARDIS geschritten von Doctor Who und haben eine kleine Zeitreise gemacht. Doktor? Doctor Who. Doctor Who? Doctor Who? Who? Me? Who? Me? Na. 2,5 Monate seit der letzten Aufnahme für diesen Podcast. Ein Hoch auf dieses Baukastensystem, was wir uns da selber ausgedacht haben. Funktioniert klasse. Funktioniert wirklich klasse. Wir können jederzeit, wenn wir Zeit haben und möchten, an diesem Podcast weiterarbeiten. Es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwann mal einen Podcast anfangen zu bearbeiten und dann vergessen, dass wir daran weiterarbeiten wollen. Ist auch schon passiert. Da sind Aufnahmen, die wir im letzten Jahr aufgenommen haben, tatsächlich im Nirvana verschwunden, weil wir nie wieder daran gearbeitet haben. Das passt nicht mit dir, aber mit anderen Leuten. Ach so, ja. Ja. So. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, ob wir drauf eingegangen sind, was wir uns noch in diesem Podcast alles angucken. Deswegen sagen wir es einfach nochmal. Wir haben jetzt noch ein paar Comics zum Thema Franzosen-Spezial. Mhm. Natürlich gäbe es da noch etliche weitere sehr wichtige französische Comics zu nennen. Wir haben uns aber jetzt einfach mal so das als Anhaltspunkt Möbius genommen und im Animationsbereich René Laloux, weil ich da einfach einen sehr starken Bezug zu habe. Ja. Ich weiß nicht, du hast da wahrscheinlich gar nicht so Berührungspunkte gehabt bisher, oder? Nee, also bevor du diese Idee zu diesen Franzosen-Special hast, hatte ich wirklich noch nicht von Möbius und René Laloux gehört. Das kann man auch, also diese Situation kann man auch nochmal nachhören. Ich glaube, in unserer November-Ausgabe Nerd 004 bei Watership Down, wo wir kurz über Möbius reden. Ne? Stimmt. Erinnerst du dich? Ja, da hatten wir das zum ersten Mal angekündigt. Ist jetzt schon ziemlich lange her. Sehr lange her. Also wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ungefähr ein Dreivierteljahr oder sowas. Also wir arbeiten ja natürlich auch ein bisschen vor. Ne? Kleines Produktionsgeheimnis, wir sind jetzt hier gerade im März. Hilfe. Ja, wir arbeiten sehr weit vor. Einfach, Einfach damit Sachen auch fertig sind. Mhm. Ja, ich weiß nicht, Max. Was gucken wir uns jetzt an? Ja, als erstes wollten wir nochmal über den Inkai sprechen. Genau. Was gibt's über das Comic so grundlegend zu sagen? Ja, also Autor ist Alejandro Jodorowsky und Zeichner ist natürlich Möbius, a.k.a. Jean Giraud. Das ist aber dann auch nochmal ein Unterschied. Also es gibt eben Comics von Jean Giraud, die unter seinem richtigen bürgerlichen Namen erschienen sind. Aha. Aber eben auch Comics, die unter dem Namen Möbius erschienen sind. Und das sieht man dann auch teilweise daran, wie es gezeichnet ist, weil der war sehr wandelfähig. Der hat Blueberry gezeichnet, das war so ein Western-Comic, der sah ganz anders aus, wie jetzt beispielsweise der Inkai. Aber mach mal weiter, das war nur ein kurzer Einwand. Ja, okay, also in Inkai geht es um Jean Dufour. Das ist ein Privatermittler in einer dystopischen Großstadt. Na, dystopisch war richtig. Dystopisch. Oh, nicht wieder unterbrechen. Doch, das ist schon doch. So schwierig genug. Dystopisch. Ja, halt ein Privatermittler in einer dystopischen Großstadt. Dystopisch. Auf. Du musst wieder so schön viel schneiden. Mach doch, da habe ich kein bisschen Mitleid mit dir. Es heißt dystopopisch und utopopisch. Eine Utopopie und eine Dystopopie. Hilfopopie. Ja, auf jeden Fall. Jean Dufour in diesem Science-Fiction-Szenario findet dann auf einmal durch Zufall praktisch den Light Inkal. Das ist ein mächtiges Artefakt. Genau, den hellen Inkal in dem Fall. Ja, den hellen Inkal auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, nennen die den so in der deutschen Version? Ich glaube ja. Ja, ich habe die englische Version gelesen. Ach, du auch? Ja, und dann fortan wird er von verschiedenen Parteien in dieser Welt halt gejagt. Wie kommt das so, dass du den englischen Inkal gelesen hast, den ich auch gelesen habe? Ja, vielleicht weil du mir das Werk ausgeliehen hast. Oh, so, ja, klar. Ja, und dadurch wird er dann halt gegen seinen Willen in einen Kampf um das Überleben der Menschheit gezogen. Sehr dystopisch. Ja, so könnte man sagen. Dann trifft er auf verschiedene Charaktere, teilweise sehr abgefahren. Einmal wäre da der, zum Beispiel der Kopfgeldjäger Meta Baron. Halt, so. Ja, es fängt ja noch ein bisschen früher an. Also er trifft ja erstmal auf Kill Wolf Head. Ja, genau. Da weiß ich wirklich nicht, wie er auf Deutsch heißt. Das ist halt so ein Killer halt mit einem Wolfskopf. Anders kann man das nicht. Halt ein normaler Mensch mit einem Hundekopf. Wolfskopf. Ja, so ein anthropomorphes Ding. Nee, anthropomorph ist der nicht. Das ist einfach wirklich ein Humanoide mit einem Hundekopf. Wie kommt der aus? Wird nie geklärt. Ist das ein Mutant? Wahrscheinlich einfach nur ein Außerirdischer. Da rennen auf dem Planeten rennen so viele Außerirdische rum. Da fragst du dich auch nicht, warum die so aussehen, wie sie aussehen. Ja, aber bei so einem Menschen mit so einem Hundekopf, da fragst du dich auf einmal, warum der so seltsam aussieht. Ne? Keine Ahnung. Da sind einmal diese Burgs, aber sonst sind da eigentlich keine Alienrassen auf dem Menschenplaneten. Du hast da überall die Roboter, die alle sind irgendwo genetisch verändert und haben irgendwelche cybernetischen Augmentions. Dann haben diesen großen Rad, der so ein bisschen Star Wars-artig ist. Also da gibt es schon genug Außerirdische. Außerirdische müssen ja nicht immer anders aussehen. Hm. Da bist du aber in eine Falle getoppt, lieber Max. Obwohl, rein wissenschaftlich betrachtet, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass Aliens wirklich aussehen wie die Menschen. Rein wissenschaftlich betrachtet, ist das aber immer noch ein Comic. Ein dystopopischer Comic. So. Ja, er glaubt erst an diesen Kill Wolfhead. Mhm. Und sein bester Kumpel ist, wie heißt der? Depot. Der Asphaltpinguin im Deutschen. Concrete-Sieger, Asphaltpinguin im Deutschen. Ja. Also ihr sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Pterodactyl. Mm. So in so niedlich. Ne? Und der gerät auch zuerst an den hellen Inkal. Genau. Weit bevor Johnny Fool den bekommt. Und er schluckt den irgendwie runter und kann böse sprechen. Ja, da habe ich mich auf einmal wirklich ein bisschen wie im Disney-Film gefühlt. Ja, das kommt aber. Da kommen wir später nochmal zu. Ja, okay. Und es wird dann immer größer, das Universum wird immer weiter aufgefächert und ziemlich schnell wird klar, dass Jean Dufour da in irgendeine Situation gekommen ist, die kosmischen Ausmaßes ist. Ne? Ja, stimmt. Sehr abgefahrene Handlung. Am Anfang fühlt es sich so ein bisschen an wie eine Detektivgeschichte. Dann hast du auf einmal diesen galaktischen Krieg und am Ende wird's sehr, nochmal eine Stufe epischer, und es geht wirklich um das Schicksal des ganzen Universums. Also ich würde sogar noch weitergehen. Also ich habe an dem Film einiges wiedererkannt, so wie von so einem typischen 80er Jahre Science-Fiction-Action-Film. Also so gerade die ersten Szene da auf der Erde noch, in dieser Zwiebelstadt, würde ich jetzt einfach mal fast sagen, mit diesen vielen verschiedenen Schichten. Das erinnerte mich fast schon so von der Stimmung her an Total Recall, wo du Arnold Schwarzenegger hast und der ist irgendwie Bauarbeiter und plötzlich kommt raus, er ist irgendwie, war früher mal Geheimagent auf dem Mars oder sowas. Ja, so Fish Out of the Water. Also, ich meine, der Inkai hätte auch direkt noch den Film Blade Runner inspiriert. Zumindest so die Architektur, diese Cyberpunk-mäßige Stadt. Das, was vor allem daran liegt, weil Möbius das Design für den Film gemacht hat. Auch noch? Ja, klar. Ja, okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, und in dem Inkal hast du halt einmal so... Dystopopische. Nein. So, es ist nicht eine einfache Science-Fiction-Geschichte, eine Space-Opera, also da sind metaphysikalische, okkulte und auch satirische Themen drin. Ich würde, ja, also dieses, du sagst es richtig, nicht nur. Es hat von allem etwas und es hat vor allem meiner Ansicht nach, es sind 5 oder 6 Bücher, die nochmal so alles unterteilen und jedes dieser Bücher, dieser Abschnitte hat nochmal sein eigenes Grundthema. Ich glaube, so kann man das ungefähr sagen. Und du hast immer ein bisschen von allem. Du hast einerseits Aspekte, die natürlich eine Space Opera sind, wo ganz klar ist, okay, die versuchen jetzt hier gerade mit ihrem Raumschiff, also der Inkal und der helle und der dunkle Inkal verbinden sich irgendwann und werden zu so einem großen Raumschiff, was man metaphysisch nennen kann. Dann auch gesellschaftskritische Dinge natürlich, aber du hast immer so portionsweise ein bisschen. Und eben auch so der Space Opera Aspekt, der mich persönlich sehr an Perry Rhodan erinnert hat. Einfach weil Perry Rhodan auch nur an, weil Perry Rhodan oft auch nur aus einem What the fuck Moment nach dem anderen besteht irgendwo. Und das hast du hier beim Inkal eben auch. Und so dieses satirische Element, was du eben sagtest, das ist, also an jeder zweiten Seite hast du irgendwelche Gesellschaftskritik, die du so auf unsere Zeit oder auf die Zeit der 80er Jahre irgendwie umwälzen kannst. Also ich finde, es ist jetzt nicht so eine Mischung, wie du das nennst, sondern es ist immer, jetzt machen wir mal ein bisschen das, ach ja, und auch noch Gesellschaftskritik. Ja, also ein bisschen wild durcheinander. So häppchenweise immer so ein bisschen was und dann kriegst du es aber dann auch immer mit einem Holzhammer reingeprügelt. Ja, stimmt. Und alles löst sich irgendwie nicht so toll auf, finde ich. Ja. Das ist nämlich so mein Problem damit, so ein bisschen mit der Geschichte, weil die Geschichte wirkt immer so ein bisschen improvisiert und in dem Vorwort oder so gibt das Alejandro Jodorowsky auch ziemlich deutlich zu, dass er praktisch wie so ein Fiebertraum diese Geschichte geschrieben hat, immer so aus gerade raus, und Möbius konnte das dann auch immer sehr schnell aufs Papier bringen. Mhm. So hat sich diese Geschichte dann auch immer weiterentwickelt. Und ganz schlimm finde ich das wirklich im letzten Band, weil da kommen die Ereignisse einfach nur noch Schlag auf Schlag und ja, es passt nicht wirklich zusammen. Ich finde, es wird auch nicht so schön aufgelöst am Ende. Was mich dann auch genervt hat, ist wirklich der Protagonist. Hallo! Ja, du willst noch was sagen. Hallo, ich möchte noch was einwerfen. Ja, mach das. Hallo! Mach das. Dystopopisch. Nein. Du wolltest doch damit aufhören. Nein. Nein, ich wollte noch was anmerken. Ja, sag es. Das habe ich vergessen. Das ist kein Scheiß, das habe ich einfach vergessen. Lass mich nachdenken, bitte. Du hast ja gesagt, dass das so wirkt wie in einem Fiebertraum. Und so eine Aneinanderreihung von Geschichten und das Ganze eskaliert ja gegen Ende richtig. Es wird immer heftiger und du fragst dich immer wieder so, was zur Hölle passiert jetzt und wieso passiert das jetzt, und irgendwie hat das auch gar keinen Bezug oder kaum Bezug zu dem, was vorher passiert ist, sondern die Charaktere kommen ja einfach immer wieder in Situationen, die das, was vorher gewesen sind, nochmal komplett über den Haufen werfen. Ich glaube, Jodorowsky sagt dann auch tatsächlich in diesen Nach- und Vorworten, dass er sich einfach auch von so geradlinigen und logischen Erzählweisen lösen wollte. Deswegen ist der Inkal ja auch so faszinierend, weil ganz oft lese ich Comics und die gefallen mir nicht wirklich und dann scroll ich da oder klicke mich da durch oder blätter schnell oder weiß der Geier, habe dann trotzdem halbwegs verstanden, was da passiert. Und ganz oft fehlt mir dann auch der Bezug. Ich habe diesen Comic wirklich aufmerksam gelesen und war auch wirklich drin und hatte auch immer das Gefühl, so, das, was hier gerade passiert, ist ganz, ganz toll und ganz, ganz groß. Nur ich weiß nicht, warum es passiert. Das war mein Problem. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass das auch gar nicht beabsichtigt ist. Ne? Also für vieles, was da passiert, gibt es einfach keinen Grund. Es werden einem so Brotkrumeln vorgeworfen, was doch eine größere, eben auch diese Burgs, ne? Die so eine Pseudobedrohung immer so darstellen. Und dann gibt es die ja tatsächlich wirklich. Und alle denken, das wäre nur so eine Verschwörungstheorie. Und dann greifen sie tatsächlich an. Aber da wird nichts draus gemacht. Ne? Also da passiert hinterher diese große Invasion, die gibt es hinterher irgendwie gar nicht. Weil andere Sachen passieren, die größer sind als die Burgs, die das wieder zunichte machen. Und das ist eben auch so ein bisschen so dieses, warum eine außerirdische Invasion, haben, die Erde irgendwie bedroht, wenn du einen ganzen Planeten voller John D. Fools haben kannst. Hilfe. Was ich auch wirklich schlimm fand. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich fand das total lustig, weil damit einfach auch der Charakter wurde immer wieder in Situationen gebracht, wo man ihm wirklich angesehen hat, wie überfordert er damit ist und wie unfähig er damit ist, umzugehen und wie schlimm für ihn das ist, in dieser Situation einen klaren Kopf behalten zu müssen, mit Leuten zusammengesteckt zu sein, mit denen er auf die Jagd irgendwie keinen Bock hat, die ihm auf die Nerven gehen. Also Kill und die Fool sind ja auch so ein total explosives Element, die beiden gemeinsam. Und auch der Metabaron ist jetzt niemand, der von vornherein wirklich deren bester Freund ist. Dann hast du immer diesen komischen Präsidenten, der hinter den her rennt, immer kleiner und kleiner wird und trotzdem irgendwie noch bewegungsfähig bleibt. Ja. Und das ist, ich habe da gesessen und ich habe gedacht, das macht mir so einen unglaublichen Spaß, weil zum ersten Mal ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich nicht verstehe, was hier passiert, weil es ist beabsichtigt. Also ich werde das gar nicht Spaß gemacht, tatsächlich. Mir hat es nicht immer unbedingt Spaß gemacht. Vor allen Dingen halt, wie schon oft gesagt, zum Ende hin, wo auf einmal hast du die diese sehr lustige Sequenz, wo John Dufour auf dem Planeten ist, der mit seinen Klonen angeführt ist, oder zu sein Nachkommen. Ja. Und dann auf einmal kommt schon das Ende praktisch und die Ereignisse eskalieren da einfach richtig. Auf einmal. Also es eskaliert richtig. Und ich hätte dir ja gesagt, mach dich auf das Ende gefasst, es ist super creepy. Dieses sehr krasse und blutige und dystopopische Ende wirkte schon gar nicht mehr so übel, sondern es wirkte einfach wie, das war dann auch nur noch die Kirsche auf der Sahne. Also das war dann auch überhaupt nicht mehr so schlimm, vor allem weil es relativ positiv aufgelöst wurde. Das haben dann ja am Ende doch alle überlebt. Ja, haben sie das? Ich meine schon. Ich hab's nicht wirklich verstanden. Weil es gibt am Ende irgendwie einen Sprung nach ganz vorne. Man weiß jetzt nicht wirklich, ob das eine Zeitebene war oder eine Zeitschleife oder, aber der Held landet am Ende wieder am Anfang. Was ich ganz lustig fand, weil ich war dann großartig motiviert, das nochmal von vorne zu lesen und hab mir dann doch mal Spider-Man-Heft genommen. Oh ja, so ungefähr ist es mitgegangen. Also das war sehr anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Also ich auf den Inkel hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, stellenweise schon. Und wie gesagt, wenn dir die Hauptperson anscheinend gefallen hat, fand ich John Dufour teilweise ziemlich nervtötend. Weil ich hatte immer irgendwie erwartet, dass er sich als Figur irgendwie weiterentwickelt. Was hat er gemacht? Hat er das? Du musst ihn mal beobachten, wie er aussieht, wenn er in diesen kosmischen Momenten unterwegs ist. Wenn er, das sagt Joel Roski auch irgendwann, achte mal auf die und die Szene, wenn es wirklich darauf ankommt. Dann sieht er auf einmal sehr, also Jodorowsky nennt es handsome. Er sieht wirklich plötzlich sehr schön aus, sehr hübsch, mit sehr weichen Gesichtszügen, schönes, wallendes, blondes Haar. Und ansonsten ist er ja ein ziemlicher Stoffel. Ja, mit so einem harten Gesicht, eine große Nase und eigentlich ein ziemlich hässlicher Kerl. Aber er entwickelt sich weiter. Er kommt auf höhere Ebene, trainiert, wird zu einem Elitekämpfer der Stufe 12 oder irgendwas und muss dann ja auch dann gegen sich selber antreten. Was mich nervt, er geht immer wieder so zurück zu seinem alten, hässlichen, selbstsüchtigen, ja. Nervigen Etwas. Weil wir Menschen da nicht raus können. Wir können noch so sehr an uns arbeiten und noch so toll versuchen, uns irgendwie den anderen gegenüber anzupassen. Wir gehen immer wieder zurück auf unser eigenes, selbstsüchtiges und egoistisches Selbst. Und genau das ist einfach John D. Fool, wird er in eine Situation gebracht, die eigentlich zu groß für ihn ist. Mhm. Und das merkt man eben dadurch, wie du sagtest, dass er immer wieder auf seine alten Verhaltensmuster zurückfällt. Und einfach auch gar nicht anders kann. Weil er ist einfach ein versoffener Hurenbock. Und das kann man das ja fast nicht sagen. Ja, weil, das stimmt. Weil das Erste, was er macht, als er auf diesem Planeten voller Klone ist, er geht erstmal in Puff. Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, zumindest auf einer bestimmten. Das hat man aber sonst. Ich versuche gerade wirklich zu beschreiben, das ist ein bisschen schwierig, weil. Ja. Ich habe da ein ziemlich gutes Wort für. Ja. Dystopopisch. Ich hätte es kommen sehen müssen. Ja, du kennst mich lang genug. Ich hätte es kommen sehen müssen. Ja. Ja, aber. Irgendwie hatte ich erwartet, dass es irgendwann mal so eine Veränderung wirklich dann auch so bleibt. Und ich denke schon, dass man das bei Menschen hat. Du hast sicherlich irgendwo, es gibt einschneidende Erlebnisse. Ich glaube, das war das ja, was du beim bei Daytripper mal Anfang des Jahres festgestellt hast. So sein Tod ist, der Tod, also wer den jetzt noch nicht gelesen hat, ist selber schuld. Der Tod des Charakters bewirkt eine Veränderung in der Figur und sie kommt weiter im Leben. Ja, genau. Das, was da um ihn herum passiert, ist zwar unbegreiflich, nicht nur für ihn, sondern auch für den Leser natürlich, aber es ist ja nie so unbegreiflich, dass er nicht trotzdem immer wieder in seinen sicheren Hafen zurückkehren kann. Verstehst du, das sind seine Leute, seine Kumpanen, seine Freunde, die Rattenkönigin oder wie sie hieß, Tussi, die ganze Zeit irgendwie nackt rumgelaufen ist. Anima, genau. Die irgendwie die ganze Zeit so sein Hafen war, so ich komme wieder zurück und ich bin ja in sie so toll verliebt und ich krieg sie nicht rüber, aber er musste ja wieder zu ihr zurück. So, also immer wieder in seine alten Verhaltensmuster zurückkehren und war immer irgendwo auch, trotzdem es so groß war und so dystopopisch und andere Geschichten, eigentlich das normale menschliche Begreifen übersteigen. Er war wieder in seiner Gruppe. Mit dem Kind, also mit dem Sohn, mit dem Metabaron, mit Kill, jetzt habe ich schon wieder den Namen, mit Deepu. Deepu? Ja, Deepu. Ne? Sein bester Kumpel, die waren ja da und das war sein sicherer Hafen. Mhm. Und da konnte er sich fallen lassen und wäre die gleiche Pappnase, der gleiche Hurenbock, der gleiche Saufkopf sein, grobschlächtige Typ. Und sei mal ehrlich, gerade die Zeit, in der das Comic erschien, da waren solche Figuren auch sehr beliebt. Mhm. So dieser versoffene, rauchende Privatdetektiv, den man eigentlich nicht gönnt, dass er den Fall löst, aber dann noch irgendwie mit Fieber darauf wissen möchte, ob er es rausfindet. Also in meinen Augen ist die Fool so die Verkörperung von diesen schwarz-weißen Detektivfilmen. Weißt du, er sitzt da in diesem verrauchten kleinen Zimmerchen, das Licht draußen von der Straßenlaterne schimmert ja, durch die Lamellen der Jalousien. Ich finde, die Fool ist eher der Kerl, den auf einmal der Privatdetektiv trifft, den er dann verhört und wahrscheinlich auch noch verprügelt. So kam er für mich immer, irgendwie dieser mickrige, schleimige kleine Informant, der auf den irgendwann der Held mal trifft und den er in den Arsch treten muss. Die Fool ist eigentlich eher so der Held wider Willen, der eigentlich gar nicht der Held sein will, sondern eigentlich nur diesen Fall lösen möchte und dann zufällig die Welt rettet. Also nicht so dieser Informant, nicht so diese Ratte, die du wahrscheinlich jetzt meinst, ja. Oder der Maulwurf. Die Ratte, das trifft es der gut, Ratte. Vor allem mit seiner hübschen langen Nase. So, er möchte ja eigentlich gar nicht. Er hat ja keinen Bock. Er ist ja an einem Fall dran, begegnet diesen Mutanten. Mm. Und das alles bricht über ihn hinein. Das stimmt. Und fast schon, und ich möchte diese Parallele nochmal ziehen, fast wie Perry Rhodan, der in diese Situation kommt und eigentlich nur ein Astronaut ist und plötzlich eben auch mit dieser großen kosmischen Welt verbunden ist, was jetzt auch schon irgendwie seit 50 Jahren dazu führt, dass er eben immer und immer wieder die Welt rettet, einfach nur indem er da ist und eigentlich gar nichts tut. Perry Rhodan tut ja nichts. Okay. Er ist immer nur da. Ha. Wie eine Katze. Ja, den Charakter kenne ich nicht gut genug. Nein, also das ist wirklich, Perry Rhodan rettet die Situation einfach nur, weil er da ist. Das ist wirklich so. Und alles um ihn herum passiert. Und dann kratzt er sich an die Nase. Oh. Der stellt es klug an. So ähnlich ist John D. Fool eben auch. Und je weiter das so in diesen kosmischen Bereich geht, und eigentlich von Mal zu Mal immer größer wird und größer wird, als er es begreifen kann, desto weniger macht er ja, sondern es passiert ja nur noch um ihn herum. Und wenn Leute was tun, dann sind es seine Leute, aus seine, die ihn dazu auffordern, was zu tun oder ihm helfen dabei, was zu tun. Mhm. Also aus eigener Motivation tut er das nicht. Stimmt. Oder aus, und wenn, dann höchstens aus Geilheit und Gelbgier und solchen Geschichten, wie er dann auch irgendwann mit dieser Wesenheit, dieser Pyramide dann irgendwann Sex haben will. Oh, ja. Und dann kommt nur irgendwie so ein Auge und so ein Mund raus. Und jetzt mach mal, befriedige mich. Hohoho. Und er so, was ist denn hier los? Also ich fand, also ein Mindfuck nach dem nächsten, mir hat das großen Spaß gemacht, kann ich jetzt nur abschließend sagen, weil ich glaube, das reicht an der Stelle auch. Mhm. Also mir hat das großen Spaß gemacht. Die Gesamtausgabe kostet, glaube ich, 40 Euro. Gibt's auch schon auf Deutsch. Fragt im örtlichen Comicshop nach. Meiner Meinung nach ist das ein großer Spaß, wenn man einfach nur mal lesen möchte und nicht verstehen möchte, was da gerade passiert. Mir hat's nicht sehr viel Spaß gemacht. Nicht so viel Spaß gemacht, stellenweise schon. Aber ich denke mal, vielleicht war es einfach stellenweise doch zu sehr von normalen extra Erzählstrukturen gelöst. Ja. Und ich finde auch, einige, die Themen sind nicht so zu Ende gedacht. Das hat man immer so bruchstückweise. Das war auch, glaube ich, gar nicht die Absicht. Ja, das kann ja sein, aber es ist, Es ging auch nicht darum, die Fäden, die hingeworfen wurden, hinten nochmal zusammenzuknoten, sondern es wurde einfach geguckt, wir haben damit angefangen und wir wollen jetzt diesen Bereich erzählen, also diese, ich will es mal drei Bücher nennen, es sind zwar so 5 bis 6 Kapitel, es sind aber so irgendwie so, es wurde ja auch in 3 Büchern gesammelt. Ja. Das sind immer Abschnitte und die sind immer mit einem anderen Thema. Mal geht's nach unten, halt in diesen Säuresee, dann geht's nach oben in den Weltraum, wird immer größer, das siehst du auch im Cover. Ne? Mal fällt er runter, dann vielleicht fliegt er wieder nach oben, Jay Lee-Style. Und das merkst du, also die Figur ändert sich und ändert auch ihre Richtung. Ne? Also es gibt schon durchaus Momente, wo du sagst, ja, das ist eine Geschichte, die hat einen Anfang und ein Ende. Und was zwischendurch passiert, hat weder mit dem Anfang noch mit dem Ende zu tun. Auch darauf kann ich mich einlassen. Weil Comic lesen oder auch Fernsehen oder Geschichten erzählen ist ja auch ganz oft für den Moment. Was passiert jetzt gerade in dieser Sekunde? Unabhängig davon, ob das einen Bezug zum Anfang hat oder eine Bedeutung fürs Ende. Mhm. Mir machen die Comics am allermeisten Spaß, wo ich jetzt nicht, während ich jetzt diesen einen Panel oder diese eine Sprechblase lese, noch überlegen muss, dieser Satz, den diese Figur sagt, was hat das nochmal mit der Story zu tun, die vor 3 Heften passiert ist? So, Grant Morrison macht das ja ganz gerne. Der erwähnt so eine Sache und die war vor 20 Heften, ist das mal passiert. Ja. Und dann versuchst du diesen Brotkrumen aufzufassen und hast irgendwie das Gefühl, dieser Brotkrumen gehört zu einem ganzen Brot, aber du findest das scheiß Brot nicht mehr, wo du zu dieser Brotkrumen gehört. Ja, das umschreibst du ganz gut und das kann auch nervig sein, aber ich mag mehr Geschichten, die wirklich zum Ende so zusammenkommen und wo alle Handlungsstränge und Themen dann auch richtig aufgelöst werden und dass du am Ende wirklich so ein gutes, zufriedenes Gefühl hast, alles verstanden zu haben und alles löst sich irgendwie im großen Finale auf. Das sind die Sorte Geschichten, die ich am liebsten lese. Ja. Und deshalb war der Inkal halt so nicht wirklich was für mich. Also würdest du sie jemandem empfehlen? Nicht unbedingt, weil es halt wirklich ein bisschen anspruchsvoller ist. Wer mal Lust hat, so auf so ein bisschen abgefahrenen Comics, kann es mal versuchen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht unbedingt was für jeden ist. Also ich finde, wenn man die Möglichkeit hat und sich dafür interessiert, dann sollte man das auf jeden Fall mitnehmen. Ich gebe dir aber recht, wenn du sagst, es ist vielleicht nicht für jeden was. Mm. Doch, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber man sollte, wenn man die Möglichkeit hat, wenn ihr jemanden kennt, der das hat, leiht euch das aus. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ja, und guckt es euch an und wenn ihr dann sagt, jo, fand ich gut, lest es ganz. Und ansonsten denkt euch einfach, boah, was war das denn jetzt hier für ein dystopischer Scheiß? Nächstes Thema. Ja. Là où on se passe, c'est dans le cible par ma cour. Là où on se passe, jusqu'à Bamako. Là, n'avance pas, ça va jusqu'à Berlin. Où est-ce que ça se passe en putain de la Là, n'avance pas, bouge un peu dans ma go. Là, n'avance pas, ça va jusqu'à Bamako. Là, n'avance pas, ça va jusqu'à Berlin. Où est-ce que ça se passe en putain de la Là, n'avance pas, là, n'avance pas, là, n'avance pas, là, n'avance pas, là, n'avance pas, là, n'avance pas, là, n'avance pas, là, n'avance pas, là, n'avance pas. Voyage de voyelle ou voyant des vagues des vieux au vocaliste faux voyant vacant par les vannes divers évoquant le vocable dans le vacarme devrait les voir qui décapait ta cape. Ma voix vient de voyage de voyelle ou voyant des vagues des vieux au vocaliste faux voyant vacant par les vannes divers évoquant le vocable dans le vacarme devrait les voir qui décapait ta cape. Comme la sacouine, mais j'ose épaules violonneux, je vais dans la tigre, pas de clarique pis dans le vieux. Soit si faut du gras jouir, du point de noix dans chaise passante. Ce bois te compte des histoires, des patates qu'on se racontait juste de bord du feu. Des comptes pas créables, les amateurs de gueule. Mettre toute la gang par le poulet de Montréal à Berlin, Bamako, ciné. La cacherie là pour faire l'extraction perpétuelle, perpétuité, nos voies d'extinction. Le passé qui passe souvent très près des passés. Des trappes, des trappeurs qui traitent des traces de notre passé. Ta carrière en sight, ta chaise perçante. Résister tout par aux invasions par bord d'attente. Une voix habitable sur une base habitable. Notre histoire reste précisée, restera toujours vivante. Ma voix vient de voyage, de voyelle le voyant. Des vagues des vieux au vocaliste pour voyant. Vacant par les vannes, divin évoquant le vocable. Dans un vacarme de vrai dévot qui décapite. La voix vient de voyage, de voyelle le voyant. Des vagues des vieux, vocaliste pour voyant. Vacant par les vents, divers et vocal le vocal. Dans le vacarme de vos dévots qui décapitent la cape. Dans un vacarme. Là, on se parle, oui, j'rappe dans ma cour. Là, on se parle, c'est vendu ici à Bamako. Là, on se parle, c'est vendu ici à Berlin. Oui, ça se passe en même temps, dans la carte de plein. Là, on se parle, oui, j'rappe dans ma cour. Là, on se parle, c'est vendu ici à Bamako. Là, on se parle, c'est vendu ici à Berlin. Oui, ça se passe en même temps, dans la carte de plein. Und da wir ja zu Anfang der Sendung, was war das noch im alten Jahr? Haben wir die noch im alten Jahr aufgenommen, den Beitrag, den ersten? War das noch vor 0 Uhr? Oh, das ist eine gute Frage. Puh. Ist auch vollkommen ja, so richtig. Ja, weiß ich nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall an Silvester, sagen wir es mal so, Silvester ist ja der ganze Abend. Ich meine, wir hätten es vorher gesehen. Ja, vorher geguckt und dann auch vorher aufgenommen, meine ich. Bevor wir. Was wir uns jetzt schon vor einiger Zeit angeguckt haben, war ja René Laloux, der fantastische Planet. Le Planet Sauvage hieß der, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und das war so, ja, wenn man so möchte, der erste große Film von René Laloux. Der hat schon kleinere Animationsgeschichten gemacht, die auch auf der fantastischen Planet DVD drauf sind. Und die sind ziemlich krank. Ich habe mir die mal angeguckt, das ist echt schlimm. Der nächste größere Film, den er gemacht hat, war... Hast du dir das Jahr aufgeschrieben, von wann Herstellerzeit war? Ja, tatsächlich, von 1982. 82. Herstellerzeit oder Le Maître du Temps? Ja, Tempfs, Le Maître du Temps. Die Tamponmeister und... so habe ich es immer genannt. Die Tamponmeister... Piel projeté dans le passé en même temps que la planète tout entière par les maîtres du temps. Jafar ! Jafar ! Oh, vieille canaille ! Sylvain, un pépin ? Oui, on est pris en chasse par un patrouilleur de la région. Cours vers les Dolons ! Piel, je te parle de très très loin. C'est une merveille, ce petit engin. Communication instantanée dans tout l'espace 4. Piel, est-ce que tu m'entends? Piel, réponds-moi. Piel, foncez à la navette. Obéissez. Pareil pour le départ. Jade et Yula, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie. Oh, les voilà, je sens leurs pensées. Elle est plutôt bizarre, cette planète. Les autres ont préféré rester sur Devil's Ball pour attendre leur prochaine transformation. Le micro reste silencieux, c'est inquiétant. Il a dû arriver quelque chose sur Perdide. La cérémonie est commencée. Dans quelques instants, ces malheureux individus vont perdre leur individualité. Ils seront nous. Nous serons eux. Ce type est un danger cosmique. Tout sera unité. Tous ces malheureux ne sont que des marionnettes. Dans quelques minutes, l'ordinateur nous décrochera du champ gravitationnel de la comète bleue. Ils ont déclenché une guerre interplanétaire ou quoi? Je commence à croire que les hommes sont vraiment une race de fous. Das ist eigentlich nach allen Regeln der Kunst ein Science-Fiction-Film. Oder wie würdest du sagen? Ja. Ein animierter Science-Fiction-Film. Mhm. Sehr so auf Star Wars-Niveau. Und im Gegensatz zum ersten Film, Der fantastische Planet, war eben maßgeblich, und hier schlagen wir die Brücke zum vorherigen Beitrag, war maßgeblich Möbius beteiligt im Charakterdesign und auch im Raumschiffdesign. Das ganze Design des Filmes basiert so auf der Arbeit von Möbius. Und soll ich mal versuchen, die Story zusammenzufassen zur Abwechslung? Ja, das finde ich ganz nett. Weil ich guck mal, ob ich das so gut kann wie du, weil du kriegst was halt so viel Übung drin. Du machst das andauernd, du hast so viel Übung da drin. Mal gucken, ob ich das genauso gut hinkriege. Mhm. Jetzt kommst du an Talkshow-Lachen. Also alles fängt irgendwie damit an, dass ein Vater mit seinem Kind über so einen Wüstenplanet fährt. Mhm. Und das ist echt ewig. Ja, wir haben ja in Silvester geguckt, den Film. Stimmt. Zum letzten Mal, dass du das auf die Reihe kriegst. Ich habe den Film auch 1000 Mal gesehen. Und eigentlich auf der Flucht ist voll etwas. Man weiß eigentlich gar nicht, wieso. Und der Vater läutet seinem Sohn ein, was er jetzt zu machen hat. Mhm. Und es ist ganz klar, der Vater liegt mehr oder weniger im Sterben, ist zu stark verletzt, will seinen Sohn nur noch in Sicherheit bringen vor dem, was vielleicht passiert. Und fährt in so eine Art überirdisches Korallenriff oder so ein Pflanzengestrüpp, jedenfalls mitten in dieses Wüstenplanetes, und bringt seinen Sohn dort eigentlich nur unter und stirbt dann. Lässt ihn da also mehr oder weniger zurück. Ja. Ne? Und drückt ihm noch so ein Walkie-Talkie-Ei in die Hand. Ja, so ein Mikrofon irgendwie. Beauftragt seinen Kumpel, der ist so eine Art Han Solo, so ein Schmuggler, damit auf den Jungen aufzupassen. Und lässt den Jungen dann mehr oder weniger zurück. Ja, und was ganz wichtig ist, halt dieser Raumschiff-Captain Jafar ist halt mit seinem Raumschiff im Weltraum und transportiert zwei andere Passagiere. Das sind, glaube ich, Monarchen, oder der Prinz und seine Frau. Ja, der, oder seine Geliebte. Keine Ahnung, wird nie wirklich klar, zu welcher Beziehung sie jetzt genau zu ihm hat. Er ist auf jeden Fall der Prinz von irgendwie so einem Planeten, genau. Und er wurde daraus vertrieben. Und er sucht jetzt Ich glaube, der ist mit der ganzen Kohle abgehauen. Hat, glaub ich, ja, ganzen, das auch. Er hat eben den ganzen Planeten geprellt und ist jetzt mehr oder weniger auf der Flucht. Ja, genau. Und halt nur dieses Mikrofon, dieses Ei oder was immer das auch war. Darf ich denn jetzt auch weitermachen mit der Story zusammenfassen? Ich war gerade dabei. Ja. Das so ein bisschen aus der Hand zu nehmen. Aber ja, das habe ich gemerkt. Das ist meine Zusammenfassung. Das ist mein, gehört mir. Das ist mein Podcast. Ist ja gar nicht. ja, wie du schon sagtest, sie sind eben auf diesem Raumschiff unterwegs und versuchen eigentlich zum Ziel zu kommen. Das ist eben der Auftrag dieses Jafars, den Prinzen, mehr oder weniger wegzuschmuggeln. Und ihm ist das auch komplett egal, ob das jetzt politisch korrekt ist oder irgendwie, sondern er macht das, weil er dafür Geld kriegt, und alles andere ist ihm mehr oder weniger egal. Die moralischen Probleme damit, die das mit sich bringt, betrachtet er da gar nicht. Und das nutzt der Prinz eigentlich auch aus. Und der hat es eigentlich sehr eilig, eben zu einem Planeten namens zu kommen. So hieß der. Wirklich. Das ist Französisch für dystopisch. Oh. Gott, ist das, genau. Ist das schön, Regenbogen. Regenbogen. Nein, also will halt fliehen aus diesem Einzugsgebiet seiner Galaxie oder irgendwie sowas. Mm. Und Jafar schmuggelt ihn eben. Und du hast irgendwie so zwei Handlungsebenen, also eben, oh Gott, wie hieß denn nochmal der Junge? Piel, danke. Piel eben auf diesem kleinen Planeten, weil er ist eben vor diesen Hornissen auch geschützt, in diesem, also nicht nur vor den Hornissen, sondern auch vor anderen Dingen. und wird eigentlich sowohl von Jafar als auch von dem Prinzen als auch von seiner Geliebten mehr oder weniger immer mal wieder so betreut. Ja, durch dieses Mikrofon. Das hat auch noch einen Namen, das Mikrofon, ne? Ja, der Vater sagt, dass das Mikrofon Mike heißt. Also Mike, das ist genau. Ganz komisch, wieso macht er das überhaupt? Weil das Kind einen Bezug braucht und ich glaube nicht, dass das, wir gehen in die Deutungsebene, aber ja. Dass das Kind ein Konzept davon hat, was Weltraum und Weite und Kommunikation ist, weil das der Junge ist 3, 4 oder 5, also maximal 5 Jahre alt. Also noch sehr tollpatschig, eigentlich noch ein Toddler. Also wirklich noch ein Kleinkind. So gerade in der Lage zu sprechen und sich mit den Leuten zu unterhalten, aber wirklich ein Konzept dafür, wie groß und schier unendlich das Weltraum ist. Das Weltraum. Ich präsentiere das Weltraum. wie schier unendlich der Weltraum ist, hat der Junge einfach überhaupt kein Konzept für. Und damit er einfach dieses Mikrofon in der Hand hält, behält, sagt sein Vater ihm, das ist Mike, das ist dein bester Kumpel jetzt auf diesem Rede mit ihm. Und die drei Personen oben auf dem Schiff sagen ihm ja immer, oft, die haben ja unterschiedliche Stimmen. Mhm. Ja, ich kann so viele Stimmen haben, wie ich möchte und so weiter und so fort. Einfach damit das Kind einen Bezugspunkt hat. Ja. Ne? Jedenfalls kommt Jafar mit dem Raumschiff dann irgendwann, hat dann Probleme und landet auf dem Planeten von... Sebald. Wer ist er? Sebald. Sebald. Sebald. Ja. Whatever. Einem alten, versoffenen Weltraumpiraten im alten Ruhestand, möchte man eigentlich fast sagen. Ja, stimmt. Der in so einem kleinen paradiesischen Wasserplaneten so seine letzten Stunden so ein bisschen verbringt. Mhm. Sein Lebensabend eben verbringt. Und von ihm versprechen sie sich eben Hilfe und auch Geleit und Orientierung. Also spätestens ab dem Punkt fängt der Film eigentlich an, sich so zu öffnen in viele verschiedene Richtungen, sehr poetisch zu werden und irgendwo auch so ein bisschen dieses geradlinige Erzählen sein zu lassen, habe ich das Gefühl. Weil dann ja auch die beiden Kobolde eingeführt werden, diese Gedankenleser, die haben auch nochmal Namen, Piff und Puff. Yad und Julia, meine ich. Ja, du hast ja alles aufgeschrieben. Ey. Ja, habe ich. Den brauche ich auch. Du bist so gut vorbereitet und nicht wieder so überhaupt nicht. Genau. Zumindest in dieser Hinsicht. Ja. Ey, komm, ich habe wenigstens eine Hose angezogen. Ja? Das ist schon mal auf jeden Fall viel wert. Und trage ich könnte auch hier, ein Mützchen. Ja, ich könnte hier auch ohne Hose sitzen. Und es gibt genug Podcasts, wo Leute sitzen, die keine Hose anhaben. So. Sieht ja keiner. Sieht ja keiner. Außer ich. Pff, du kannst dich auch mit dem Stuhl umdrehen, hat die bloß keiner mehr. habe ich noch irgendwas vergessen? Garantiert. Aber so ab dem Punkt beginnt der Film auf jeden Fall, sich sehr philosophisch auch mit verschiedenen Themen, auch so mit Religion und Moral und ja, Gesellschaft eigentlich auseinanderzusetzen. Das wird auch zunehmend größer, möchte ich sagen. Und dann endet alles auf einmal. Und dann sagtest du ja, als wir den Film geguckt haben, das Ende käme total abrupt, oder? Ja, stimmt. Und es endet mit einem totalen Mindfuck. Muss man sagen. Ich weiß nicht, wollen wir den spoilern? Der Film ist 30 Jahre alt. Ich weiß nicht, vielleicht muss man auch einfach selber gesehen haben. Gut, ist halt ein sehr anime-esker Film. Ich glaube, das kann man festhalten. Ja, das liegt ja so an den Einfluss von Möbius, an seinem Zeichenstil. So kann man das ungefähr festhalten. Ich habe das auch mein ganzes Leben lang für einen Anime gehalten, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, oh, das ist eigentlich eher so ein franco-belgischer Animationsfilm. Der Herrscher der Zeit ist einer der 5 Filme, mit denen ich aufgewachsen bin. Dazu gehört unter anderem, habe ich glaube ich aber auch schon mal erwähnt, Yellow Submarine von den Beatles eben, Herrscher der Zeit, dann In der Arche ist der Wurm drin. Das sagst du glaube ich zum ersten Mal. Das sage ich heute zum ersten Mal. Wenn du möchtest, können wir den hier im Podcast auch nochmal gucken. Und dann können wir nochmal über Nostalgie reden. Und es gibt noch einige mehr, mit denen ich aufgewachsen bin, aber so Herrscher der Zeit ist einer der 5 Animationsfilme, mit denen ich wirklich aufgewachsen bin. Deswegen habe ich einfach auch hatte ich eigentlich, bevor wir den geguckt haben, eine sehr klar ausgeprägte Meinung auch über die Qualität des Films. Mhm. Und was mich so ein bisschen fertig gemacht hat, war, dass ich ihn gar nicht mehr so fantastisch fand, wie ich ihn als Kind fand. Weil ich habe ihn als Kind oft nicht begriffen, habe ich das Gefühl. So klar, den Mindfuck am Ende, da musst du ein gewisses Alter erreichen, um zu verstehen. Wollten wir ihn jetzt spoilern oder nicht? Nein, ne? Naja, nein, eigentlich nicht. Dann hast du natürlich irgendwann den Moment, es wird zwar auch sehr deutlich gesagt, das Ende, es wird nochmal mit dem Holzhammer reingeprügelt, aber ich kann mich auch nicht so großartig erinnern, dass ich den Film immer bis ganz zu Ende geguckt habe, aber so, ich habe ihn oft gesehen und irgendwann wurde der Film ja auch sehr seltsam und auch nicht mehr cartoonig genug, dass ich als Kind den noch zu Ende geguckt hätte. So habe ich den oft auch nicht zu Ende geschaut. Irgendwann gab es den Moment, wo ich diesen Mindfuck verstanden habe. Ich glaube, ab dem Punkt war der Film für mich entzaubert. Also wirklich, der Zauber war weg. Dieses sehr, ja, wenn ich jetzt, ich muss einfach drauf eingehen. Ja, dann sag's doch. Ja. Macht ja nichts. Also jetzt Achtung, Spoiler, wer irgendwie die letzten 30 Jahre hinterm Stein gewohnt hat oder auf dem Mond und den Herrscher das halt immer noch nicht gesehen hat. Wie ich. Ja, aber du hast ihn ja... bis Silvester und auch nur durch dich. Du hast ihn ja jetzt gesehen und ja. Ne, du hast deine Pflicht getan. Ne? Schämt euch ins Knie und fickt euch in die Ecke. Oh. es ist eine Zeitschleife. Ich glaube, das ist reicht. Ich muss es gar nicht so großartig spoilern. Ne? Ja. Es gibt eine Zeitschleife. Dann habe ich den Film ein zweites Mal geguckt, habe auf die Hinweise geachtet und die sind da. Ne? Also wenn man diesen Spoiler kennt, dann gibt es Hinweise darauf, auf das Ende. Sehr deutliche Hinweise, weil eine Person mehr weiß, als sie wissen dürfte. Ich finde, der Film lässt auch teilweise vieles offen und es macht auch nicht unbedingt Sinn. Erzähl mal, was meiner ist deiner Meinung nach offen? Zum Beispiel, du meinst ja, dass praktisch alles läuft darauf hinaus. Jetzt muss ich doch erklären, dass dieser Sebald halt Piel ist, dieser kleine Junge, der... Versuch es mal mit der Zeitschleife zu erklären. Dass es Zeitschleife gibt, dann müssen wir den Spoiler nicht machen. Ich glaube, mit der Zeitschleife kann ich das allein nicht erklären. Dann erkläre es und ich versuche es dir so zu erklären, wie du es meinen könntest. Also, du bist der Mann. Okay, ja, also alles läuft ja darauf hinaus, dass Pierre Silbald ist. Ja. Und er hat halt dieses große Wissen über diesen Planeten, wie der aufgebaut ist und es er eigentlich nicht haben dürfte. Warum? Ja, weil er als Kind da war. Ich denke, das war ein sehr traumatisches und in irgendeiner Art auch prägendes Erlebnis. Und dass er natürlich Gedächtnislücken haben dürfte, kann ich mir vorstellen. Jetzt gibt es aber durchaus ja auch die Möglichkeit, er hat ein langes Leben hinter sich. Ja, dass er sich darüber nochmal informiert hat. Richtig. Ja, okay, das kann natürlich sein. Dann ein weiteres Plothole, das ich so sehe, ist, wieso haben die Herrscher der Zeit wirklich den Planeten Zeit manipuliert? Ich denke, das ist einfach dieses fantastische Element, die Herrscher der Zeit. Der Film heißt so, ne? Die Meister der Zeit im Französischen oder die Herrscher der Zeit im Deutschen, die werden nicht erklärt. Irgendwann steht da einer und er steht auch bei der Beerdigung von Siebold dann am Ende dann eben da und begleitet diesen Moment. Und diese Rasse wird nicht erklärt, es wird erklärt, grob erklärt, ihre Kultur und ihre Energie basiert irgendwie auf Zeitverzögerung. Sie nehmen etwas aus der Zeit heraus und die dabei frei gewordene Energie nutzen sie und so weiter und so fort. So es ist. Es muss ja auch nicht immer alles erklärt werden, sondern vielleicht so, wir akzeptieren ja auch, dass da ein Außerirdischer in blauen Unterhosen mit einem langen roten Cape durch die Gegend fliegt und hinterfragen das auch nicht. Ne? Warum kann man dieses fantastische Element in dieser Science-Fiction-Welt nicht auch einfach so akzeptieren, wie es ist? Und seitdem es Science-Fiction-Romane gibt und sich eben auch, vielleicht hat das auch direkt mit Albert Einstein zu tun, der dieses Element Zeit auch in Diskussion gebracht hat, aber seitdem eben so dieser Punkt Zeit in der Science-Fiction diskutiert wird, gibt es ja auch Zeitreisegeschichten. Die Vorstellung, wenn ich meinen Großvater umbringe, ne? Geht das überhaupt? Ne? Es gibt jetzt diese Überlegungen, die gibt es ja. Dieses Großvaterparadoxon, zurück in die Zukunft, Doctor Who, ne? Ja. Weil es gibt ja dieses Diagramm, ne? Ich zeichne das mal eben auf, ich kann das auch verlinken in den Shownotes. Wie ich über Zeit gedacht habe, bevor ich Doctor Who gesehen habe. Wie ich über Zeit gedacht habe, nachdem ich Doctor Who gesehen habe. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ah, Ja, und genau, das ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt. Überhaupt, so begleitet jetzt sie bei dieser diese Reise. Wieso ist er jetzt da? Wieso sagt er nichts? Ich finde das alles sehr, sehr verwirrend. Und falls ich mir vorstelle, was in seinem Kopf vorgehen muss, dann ist da auf einmal nichts, weil ich kann es nicht nachvollziehen. Ich denke, das ist in Siebalds, wir sind an einem Punkt, an dem wir den Spoiler verraten haben, egal. Ja. Das ist in Siebalds Leben oder in dieser Begegnung Jafar und Siebald. Die beiden kennen sich ja auch schon relativ lange. Ja. Die beiden verbindet eine relativ lange Freundschaft. Und dass Siebald natürlich wusste, wer Jafar ist. Oder irgendwann rausgefunden hat, wer Jafar ist, wer Mike ist. Mhm. Ne? Weil er wird dieser Technologie, diesem Funkmikrofon, bestimmt auch mal diesem Funkei, bestimmt auch mal irgendwann begegnet sein. Ja, er war ja so eine Art Techniker. Er war Techniker, also Raumpirat, so, ja, Pilot und sowas. Ne? Er wird dem auch mal begegnet sein. Das heißt, er wird irgendwann, als er älter geworden ist und dass das eben nicht nur so ein versoffener Weltraumpirat ist, sondern dass da vielleicht auch noch eine andere Persönlichkeit dahinter steckt, davon kann man ja erstmal ausgehen. Mhm. Ich denke, dass er sich darüber im Klaren gewesen ist, dass wenn er Jafar sagt, du wirst irgendwann erleben, dass du einen kleinen Jungen betreuen musst, der Lichtjahre weit weg von dir auf einem Planeten verschollen ist, dass er die Handlung, die Jafar machen würde, nachhaltig beeinflusst hätte und unter Umständen ein Paradox ausgelöst hätte, sein eigenes Überleben gefährdet hätte vielleicht sogar. Ja, das kann gut sein. Weil Jafar ihn entweder, weil er wusste, was passieren könnte, in eine falsche Richtung gelockt hätte und oder vielleicht noch ganz krass gesagt, dass das, was passiert ist, nämlich dass Piel zum See gelaufen ist, was er eigentlich nicht sollte. Der Prinz hat ihn da ja hingelockt, der eine sehr manipulative Person ist in diesem Ganzen. Ja, sehr böse. Also so ein typischer, man ist ja eigentlich ist er so ein Schlemiel, so ein Schleimer, ne? Sehr so androgyn. Ja, so ein bisschen so ein Schönling. So. Ja, und er lockt Piel dann ja irgendwann zu dem See, weil er weiß, sobald Piel an dem See ist, kommen die Hornissen und greifen ihn an. Mhm. Und alle sagen ihm, seine Geliebte, Jafar, sagen ihm ja immer und immer wieder, geh nicht zu diesem See. Und dann sagt ihm der Prinz, glaube ich, du bist doch bestimmt ganz dreckig, wasch mal dein Gesicht. All das hätte Siebald heißt er, ne? Ja, Siebald. Total komischer Name. Verhindert, unter Umständen, wenn er Jafar gesagt hätte, was passiert wäre. Mhm. Er hätte nicht diese Kopfplatte bekommen, ja, genau. Wäre nicht gefunden worden von einem anderen Astronauten, der da gerade irgendwie gelandet ist und dem Planeten erforscht hat, der da gerade vor seinen Augen erschienen ist, wäre vielleicht gar nicht gerettet worden. Genau. Allein deswegen sagt er Jafar nicht, was da passiert. Und irgendwann gibt's ja die beiden, irgendwann kommen ja die beiden Kobolde dazu, als Siebald im Sterben liegt, mhm. und übertragen ja die Gedanken, das Leben von Siebald in die Köpfe der anderen, der umstehenden Personen. Der Prinz ist da ja schon lange tot, weil er sich an diesem komischen Engelsplaneten da geopfert hat. Ja. Dieser Abgesang auf Religion, den du, glaube ich, ihm so zähneknirschen relativ. Nö, ich hab's einfach so hingenommen. Ja. Was soll das? So ein bisschen 80er Jahre, so ein bisschen über Religion nachdenken, so ein bisschen darauf rumhacken, wieso nicht? Rumhacken, denkst du das? Das war eine ziemlich heftige Metapher auf Religion, auf Seduction, auf Verführung. Ja. Ne? Wir versprechen euch Einheit und Frieden, wenn ihr unserer Gemeinschaft beitretet. Ihr gebt aber jegliche Individualität auf, ihr werdet zu einer Gedankenmasse. Und das war der Aspekt des Films. Also diese Szene mit den Engeln, als Kind habe ich da immer Leuchten in den Augen gehabt, weil ich das so cool fand. Weil das so übernatürlich war und irgendwie so genial. Also diesen religiösen Aspekt, den religionskritischen Aspekt in der ganzen Sache, habe ich dann auch viel, viel später erst kapiert. Ja, klar. Aber es ist wichtig, dass die Charaktere erst am Ende erfahren, wie diese Zeitschleife funktioniert. Und deswegen sagt Siebald eben nichts zu Jafar, weil es unter Umständen, ich mache jetzt einfach mal einen Punkt dahinter, unter Umständen sein eigenes Überleben gefährdet hätte. Ob die Gnome das bereits wussten? Ich denke, es ist nicht ausgeschlossen. Hm. Es ist also... Hier sind die Gnome oder Kobolde? Ich habe immer Kobolde. Ich glaube Gnome. Gnombolde. Dystopopische Gnombolde. Ich wollte die Sendung mal nicht anders nennen, aber egal. Das heißt dystopopische Gnombolde. Der Film ist sehr französisch, ich glaube, das kann man sagen. Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren und du bist dran. Oh, Hilfe. Ja, ich habe nämlich hier auch alle die Punkte, die hier auf meinem Zettel stehen, eigentlich abgearbeitet. Ja. Irgendwie müssen wir es jetzt nochmal zum Ende bringen. Toller Film gucken! Ja, seht es also, euch an. Also mehr kann ich da echt nicht zu sagen. Also es ist ein Zeitdokument der 80er Jahre. Ist ein schöner Science-Fiction-Film, ein animierter Science-Fiction-Film. Wenn ihr Animes mögt, wird euch der Look auch nicht unbedingt abstoßen. Obwohl es eigentlich eine sehr europäische Produktion ist, die aber trotzdem so seine Wurzeln im Anime irgendwo hat, grob gesagt. Es ist wirklich sehr anime-esk. Anders kann man das nicht beschreiben. Ja, also da ja, kann man sich auch noch ansehen, ja. Auch wenn einige der Animationen ein bisschen abgehackt aussehen. Es gibt jetzt Menschen, die würden jetzt beim Wort Anime sagen, es gibt ja keinen Unterschied zwischen Anime und Zeichentrickfilm. Dann sagt halt japanischer Zeichentrickfilm, dann seid ihr auch schön dabei. Ja. Es gab mal jemanden, der hat gesagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Manga und Comic. Das war ein großer Idiot. Ja. Würde ich an dieser Stelle festhalten. und ich hoffe, dass derjenige, der damit gemeint ist, diesen Podcast auch hört. Oder jemand, der die Situation damals mitbekommen hat. Das war so absurd. Also meine Empfehlung ist, nehmt den Film als das, was er ist. Ja, kann ich auch so sagen. Mir hat es auch wohl durchaus gefallen. Ganz klasse fand ich ihn nicht, aber auf eine bestimmte Art sehr interessant. Das ist in meinem Fall ist es ja auch einfach nur Nostalgie, weil ich mit dem Film ja wirklich aufgewachsen bin. Und so auch diese Melodie, die immer wieder kommt, dieses das ist einfach so in meinem Bewusstsein geblieben. Da wäre ich immer ganz traurig. Ja, warum? Keine Ahnung, weil es auch so ein bisschen so dieses nostalgische Gefühl hat und dann so, ich verspüre so einen leichten Stich dabei. Wie kannst du denn dabei ein nostalgisches Gefühl haben? Keine Ahnung. Ich meine, du kannst ja, ich habe das gleiche Gefühl bei der Titelmusik von Captain Future. Nee, das war auch auf Schmetterpreis. Ja, keine Ahnung, auch wenn ich diese, das damals nicht gesehen habe, diese Musik allein hat so ein bisschen so dieses Gefühl von Nostalgie, keine Ahnung. Ich hatte mir auch erst ein bisschen vorgenommen, den Film ein bisschen zu zerreißen, so halt. Warum? Warum? Ernsthaft, warum? Keine Ahnung, weil er halt auch so sein paar kleine Schwächen hat. Ja, ich zumindest damals das Gefühl. Ja, warum? Natürlich hat er Schwächen. Deshalb wollte ich ihn erstmal so ein bisschen so gemein auseinandernehmen. Aber ich denke, das ist das, was wir eben schon beim Inkal festgestellt haben, dass man bei vielen französischen Comics und Geschichten und grundsätzlich so solchen Sachen einfach auch eine Interpretationsebene zurücklassen wollte für den Zuschauer. Da, wo Zeichentrickfilme heute einfach oder auch Animationsfilme oder Kinofilme, Science-Fiction-Filme heute einfach versagen, eine Interpretationsebene für den Zuschauer offen zu lassen. Blade Runner, der das bestialisch gut macht, Total Recall, der so viel offen lässt für den Zuschauer, was das Remake nicht schafft. Ne? Herrscher der Zeit, der so viel Interpretationsraum lässt für den Zuschauer und einem nicht alles vorkaut, wie Star Trek, Star Wars oder ne? Und das, was bei Star Wars in den Filmen nicht ausformuliert ist, hinterlassen dann die Romane und Comics und keine Ahnung. Oder Videospiele. Ne? Also es gibt, glaube ich, kein Science-Fiction-Universum, was so stark ausformuliert ist wie Star Wars. Obwohl du nur diese 6 Filme hast bisher. Das will ich mal ganz gewagt behaupten. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass Star Trek und Star Wars heute immens populär sind, während Sachen wie Herrscher der Zeit fast vergessen sind, weil die Leute halt so etwas nicht so gerne sehen. Zumindest die breite Masse nicht. Du bist also der Meinung, dass Herrscher der Zeit vergessen ist. Dass dieser Film im Gedächtnis der Leute nicht mehr existiert. Das sagst du als 18-jähriger Pimpf, der von Möbius bis vor 3 Monaten noch keine Ahnung hatte. Ich könnte es mir gut vorstellen, weil als ich so ein bisschen im Internet mal da geguckt habe, so viel Infos habe ich dazu auch nicht gefunden. Was einfach daran liegt, dass es so irgendwie so eine halb vergessene Fanseite. Nee, ich kann dir erklären, woran das riecht. Es gibt im Internet, das können wir einfach hier nochmal mit dran nehmen, es gibt eine Zeit vor dem Internet und es gibt eine Zeit nach dem Internet. Und alles, also die Sachen, die nach dem Beginn des Internets erschienen sind relativ gut dokumentiert. Weil sofort angefangen wurde, Sachen beim Erscheinen festzuhalten. in Datenbanken, in der Wikipedia und so weiter und so fort. Aber vieles von dem, was vor dem Start des Internets passiert ist und auch in dem Bewusstsein der Menschen wichtig war oder ist, ist einfach in dem Internet, das was wir heute kennen. Es gab ja vorher Newsgroups und Mailboxen und alles Mögliche, wo man sich eben mit dem Telefon einwählen musste und so weiter und so fort. Ne? Aber in dem, was wir heute Internet nennen, ist vieles von dem, was vorher passiert ist, einfach nicht vorhanden. Das ist sowas wie, da gibt's einen Begriff für, den ich jetzt gerade nicht habe. Das, der Herrscher der Zeit, wenn du danach recherchiert hast, es gibt einen Wikipedia-Eintrag in der englischen und auch in der deutschen Wikipedia. Mhm. Und wenn du sagst, da gab's noch eine alte olle Fanseite von damals und vielleicht noch irgendwo einen Eintrag in einem Fernsehlexikon oder DVD-Lexikon, das dürfte so ziemlich alles sein, was man darüber finden kann. Natürlich beschäftigen sich die Leute heute mit Batman im Internet. Natürlich, weil es ist ja aktuell und hat auch Rückbezüge zu früher. Mhm. Aber da der Herrscher der Zeit etwas ist, was weit vor dem Internet passiert ist, was wir heute kennen, wird man da einfach auch wirklich nichts finden. Wobei ich, klar ist es ein Kultfilm und klar ist es auch ein Film für Liebhaber oder für Leute, die den Film früher schon gemocht haben, die sich auch heute daran erinnert haben. Aber es gibt ja keine Entschuldigung mehr, dass man diesen Film nicht kennt, weil man kann ihn auf DVD kaufen. Mhm. Und sogar relativ günstig. Ich glaube, den gibt's hier um die Ecke für 5 Euro. So, und sicherlich auch günstig bei Amazon für ein paar Euro, wenn überhaupt, sich den Film zusammenklicken. Also die Entschuldigung, dieser Film ist in Vergessenheit geraten, weil er im Internet nicht überhaupt vorkommt, kann ich nicht gelten lassen, weil das Internet ja nicht die Gesellschaft abbildet, sondern nur das, was die Gesellschaft ins Internet eingetragen hat. Und nicht alles, was irgendwann mal passiert ist, ist ja automatisch im Internet, sondern alles, was mal passiert ist, muss ja von Hand ins Internet eingetragen werden. Ne? Kannst du das nachvollziehen? So ein bisschen. Ja, doch, so ein bisschen schon. Ich überlege gerade, ich weiß nicht, ich glaube einfach, wenn der Film so einen großen Einschlag gehabt hätte. Nein, das ist natürlich kein Star Wars. Ja. So, ne, Star Wars hat eine breite Medienwirksamkeit, weil es aber auch ganz anders. Star Wars ist ein Kinofilm. Das ist in, der ist von Amerika gekommen, ist dann da vermarktet worden, und alle Nachfolgefilme natürlich, ist dann nach Europa gekommen, da zweit vermarktet worden und so weiter und so fort. Immer weiter vermarktet worden. Herrscher der Zeit, der Film ist einmal passiert. Ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland, der war im Kino in Deutschland, und ist dann eben auch nach etlichen Jahren auf DVD veröffentlicht worden, auch auf Video und alles Mögliche. Ich glaube auch auf Laserdisc. Natürlich hat der Film eine Bedeutung. Weil Möbius ja auch eine Bedeutung hat. Das darf man nicht vergessen. Du hast sicherlich recht, dass er nicht die Bedeutung hat wie Star Wars. Mhm. Ne? Aber Möbius hat die gleiche Bedeutung wie Star Wars. Aber wir reden ja jetzt über den Herrscher der Zeit. Ja, aber es gäbe den Herrscher der Zeit nicht ohne Möbius. Zumindest nicht in dieser Form. Oder? Ja, das kann man sagen. Kann man so sagen, ne? Und ich glaube, wenn du sagst, der Film ist in Vergessenheit geraten, also zu sagen, im Limbo geraten, dann würde ich spontan sagen, Limbo says no. Das war gut. Also, ja. Was ich einfach sagen sollte, dass er, da er so viel zur Interpretation offen lässt, hatte halt nicht den gleichen Anschlag wie Sachen wie Star Wars oder so. Warum? Weil du als Zuschauer dazu gezwungen wirst, darüber nachzudenken, weil dir das Nachdenken bei einem Film nicht abgenommen wird, weil bei Star Wars in 6 Filmen alles erklärt wird, was du wissen musst über die Welt, auch wenn die ersten 3 Filme dann nachgeschoben wurden, weil du zum allerersten Mal beim Gucken eines Filmes nachdenken musstest und nicht alles auf dem Silbertablett präsentiert bekommen hast, weil du deine eigenen Ideen in die Welt hineininterpretieren konntest oder hineinfügen darfst und verwirrt bist, dass dir der Film nicht alles erzählt, was er könnte. Ich glaube, so geht es vielen Leuten so. Also es ist nicht der erste Film, den ich sehe, den man selbst interpretieren muss. Aber sowas ist dann auch immer so ein bisschen mehr so Kunst, weißt du? Ja, natürlich. Es gibt halt viele Leute, die damit überhaupt nichts anfangen können. Und finde ich eigentlich schade, weil natürlich. Wir sind in unserer Sehgewohnheit zu so einer Art Couch-Potato geworden. Hm. Wir wollen immer direkte Antworten haben. Was meinst du denn wohl, warum es bei diesem Ende von Lost damals, ne, so einen riesen Aufschrei gab? Weil alle haben irgendwas erwartet, was sie nicht gekriegt haben. Mhm. Und am Ende saßen sie in der Kirche und sind irgendwie zum Himmel aufgestiegen. Und alle haben sich geärgert. Ja, es kommt nur noch so eine Religionskacke und geht auch sterben, ihr dämlichen Lostmacher und alle möglichen Scheiß. Nein, weil alle einfach erwartet haben, dass da ein definitives Ende kommt. Ja, das sind Außerirdische oder irgendwie sowas. Mhm. Hätte ich mir auch gewünscht. Aber naja, ich war damit auch nicht zufrieden. Aber da wurden auch Antworten nicht gegeben, die es eigentlich hätte geben müssen. So, und Wir sind einfach gewohnt, dass uns Fernsehen und Film alles vorkaut, in mundgerechte Stücke präsentiert und damit wir nur noch schlucken müssen. Ja. Und du wirst einfach als Zuseher nicht mehr gefordert. Und jede Serie und jeder Film, der das irgendwie macht, nee, das ist mir zu kunstmäßig, nee, das ist zu artsy-fartsy, das ist mir zu modern oder zu alt oder zu ja, nostalgisch. Das war ja... So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, werdet mal wach und lasst auch mal zu, wenn euch eine Welt präsentiert wird, die ihr nicht ganz durchschaut. Und da kommen wir ja auch wieder zum Inkhalt zurück. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach stumpf Absicht. Und die Filmemacher wollen einen dann auch ein bisschen ärgern. Ja. Und das ist ja, da habe ich ja eben schon mal eben von gesprochen, dieser Interpretationsansatz zu sagen, Total Recall. Ne? Also ich spoiler das Ende des Films, jetzt wer das immer noch nicht gelesen hat, ist auch von Philip K. Dick übrigens, die Originalgeschichte. Der Film hätte sagen können am Ende, ja, es war ein Traum. Der Film hätte sagen können am Ende, nein, es war alles Realität. Was der Film gemacht hat mit der letzten Einstellung, also Originalfilm aus den 80ern, mit Schwarzenegger, er hat es offen gelassen. Mhm. Damit man sich einfach seine scheiß eigenen Gedanken machen muss. Das Ende von Inception genauso. Du siehst nicht, wie der scheiß dämliche, Achtung Spoiler, Kreisel am Ende umfällt. Du weißt nicht, ob er jetzt in der Traumwelt ist oder in der Realität. Und genau deswegen ist der Film so gut. Und da versagen heutige Filme und heutige Serien einfach oft, dem Zuschauer alles auf dem Silbertablett zu präsentieren. Ich mag Filme, die in sich selber sehr geschwurbelt sind und am Ende eine Sache passiert und alles dröselt sich auf. Sowas mag ich auch. Mhm. Und dann kannst du währenddessen anfangen zu rätseln und kannst dann am Ende des Films gucken, ob das alles so zusammenpasst. Was ich einfach nur noch mal festhalten möchte, wenn du sagst, der Film ist zu Recht in Vergessenheit geraten, weil er total verschwurbelt ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gesagt, zu Recht? Weiß ich nicht. Nee, weil ich mag ja durchaus, ich mag ja so, durchaus sehr gerne solche Filme, die auch mal ein bisschen komplizierter sind. Ich gucke ja auch zum Beispiel auch mal gerne was von David Lynch, aber ich glaube halt, mein Punkt war halt, dass David Lynch ist dann schon wieder das andere Extrem. Genau. Da ist es dann schon wieder ein bisschen zu schlimm. Noch mal kurz auf den Inkal, weil der Inkal ist so ein bisschen so zwischen beiden Lagern. Es ist nicht wirklich alles aufgeklärt, aber auch nicht alles wirklich so symbolisch und kompliziert. Ich habe da eine ganz gute Metapher oder ein ganz gutes Bild dafür. Ja. Der Inkal gibt dir Antworten, aber nicht auf die Fragen, die du stellen möchtest. Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Ja, ich glaube, das kann man gut sagen. Naja, so. Um dann nochmal zurückzukommen. Und was Herrscher der Zeit nicht macht, ist, der gibt dir einfach gar keine Antworten, sondern präsentiert eine Welt, die du einfach so hinnehmen musst. Mhm. Ich meinte einfach, weil er halt nicht alles so erklärt, kommt er bei dem Mainstream-Publikum nicht so gut an. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt beurteilen kannst. Ja, vielleicht auch nicht. Ich habe da auch keinen Überblick davon. Ich weiß nur, dass das ein sehr klassischer Trickfilm ist, auch ein sehr wichtiger Trickfilm. Für mich persönlich, und ich nehme mich da jetzt einfach mal selber in die Situation, ich selber fände den Film sehr wichtig und sehr schön. Und zu sagen, der Film ist nicht gut rezipiert worden, man müsste das nochmal nachrecherchieren, ob der jetzt in Europa sehr beliebt ist. In Frankreich ist er garantiert sehr beliebt und auch sehr einflussreich gewesen. Ich fände auch mal spannend, wenn man hingehen würde, und das war nochmal ein Punkt, den ich auch ansprechen wollte, wenn man den Film so nehmen würde, wie er ist, auch mit der gleichen Story, das nochmal ein bisschen ausbauen würde und als Realfilm machen würde. Ja, genau. Weil die technischen Möglichkeiten wären heute da. Das ist mit so einer anderen Comicserie auch gemacht worden, ist auch verfilmt worden. Auch französisch, ich weiß nicht, ob du den kennst, Immortel. Muss ich nochmal nachrecherchieren, aber das war auch so mit Gott nichts. Da kommen dann irgendwann diese ägyptischen Götter auf die Erde und der ist mit Thomas Kretschmann in der Hauptrolle. Doch, warte, ich glaube, den davon hatte ich schon mal Ausschnitte gesehen, ja, im Fernsehen. Der ist mit Thomas Kretschmann in der Hauptrolle, der auch bei King Kong war und so, glaube ich zumindest. Das gleiche könnte man auch mal mit dem Inkal versuchen. Nein. Nein? Doch. Nein, glaube ich nicht. Weil man kann dieses Epos kannst du nicht in einem Film erzählen. Ja, genau, das wäre das Problem. Ja. Aber da müsste man viel zusammenfassen. Genau. So, jetzt haben wir noch einen Comic vor uns und den müssen wir noch eben schaffen. Deswegen kommt jetzt nochmal wieder ein kleines bisschen Musik. Yay. S'élève doucement des champs. Le soleil perce de ses rayons étincelants. dernière journée d'été, dernier cri d'enfants amusés. Après quand le soleil ira se coucher, resteront nos souvenirs qui tout doucement vont s'évanouir. Seuls les meilleurs vont rester. Nous serons contents, nous pourrons nous retrouver après cette année passée. On s'est à peine regardé, on n'avait pas le temps, on n'avait pas le temps. Prendre à nouveau du plaisir, s'asseoir ensemble, écouter ce qu'on n'a pas pu se dire, tout ce qui nous a échappé. On n'avait pas le temps, on n'avait pas le temps. Malheureusement, nous en sommes pas là, et c'est plutôt le contraire. La fin de l'été sonne le glas comme un mauvais anniversaire. Morale à plat et batterie plate, nos corps blanchis sans soleil, comme une armée d'automates pour gagner de l'oseille. Nous serons contents, nous pourrons nous retrouver après cette année passée. On s'est à peine regardé, on n'avait pas le temps, on n'avait pas le temps. Prendre à nouveau du plaisir, s'asseoir ensemble, écouter ce qu'on n'a pas su se dire, tout ce qui nous a échappé. Nous serons contents, nous pourrons nous retrouver après cette année passée. On s'est à peine regardé, on n'avait pas le temps, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Oh Gott, da wären wir gleich beim Thema. Ja, Silver Surfer Parable. Oh Wunder, oh Wunder, Möbius hat zusammen mit Stan Lee damals ein Silver Surfer Comic gestaltet. Die beiden haben, ich glaube, Stan Lee hatte Möbius angesprochen, ob er nicht mal mit ihm zusammenarbeiten wollte. Und dabei ist eben Silver Surfer Parable entstanden. Was eigentlich sehr witzig ist, also Möbius in diesem Zusammenhang zu sehen von einem Superhelden-Comic. Schon sehr spannend, oder? Ja, das stimmt. Ja, weil Möbius zeichnet ja sonst diese franco-belgischen Comics. Ich muss dazu sagen, Möbius ist vor ungefähr 2 Jahren gestorben. Oh. Ja. Das sagen wir jetzt erst. Ja, ich dachte, du wüsstest das. Nein. Das haben wir jetzt einfach mal als gegeben. Oh, Max. Ich dachte, ich hätte mich nicht vorbereitet. Habe ich auch nicht, aber... So. Ja, also ich rede jetzt einfach in der Vergangenheitsform von Möbius. Also Möbius hatte ja sonst immer diese franco-belgischen Comics gezeichnet. Was daran liegen könnte, dass er Franzose ist? Oh, ja. Also vielleicht liegt das daran. Vielleicht hat er es auch einfach nur so gezeichnet, weil er diesen Stil so mochte. Ich bin ja auch Deutscher und habe früher immer sehr gerne mal einen Manga-Stil gezeichnet. Oder vielleicht ist er ja auch gar nicht wirklich Franzose, sondern ist geheim war Deutsch-Engländer, aber ich gehe mal einfach davon aus, dass das daran liegt. Das ist eigentlich in erster Linie eine typische Geschichte aus dem Silver Surfer-Universum. Also es gibt diese Momente immer wieder. Galactus kommt auf die Erde, macht alles kaputt und er hat ja, wie man auch weiß, bei Marvel einen Sondervertrag, der ihm garantiert, dass er bei seinem ersten Auftritt in einem Comic immer auf einer ganzen Seite gezeigt wird. Und das ist auch hier wieder so. Aber im Unterschied zu sonst verfallen die Bürger von, es ist ja diesmal wieder hier in New York, ich glaube ja, diesmal nicht in haltlose Panik, sondern fangen an, ihn als Gott zu verehren oder ihn als göttliches Zeichen zu verehren, als die Niederkunft einer höheren Macht. Und irgendwie gefällt Galactus dieses angebetet werden sehr und macht aber trotzdem alles kaputt. Und der Silver Surfer hat sich irgendwo als Penner in irgendeiner Straße versteckt, es hat sich verbunden, damit ihn keiner erkennt, sein Brett hat er irgendwie in Zeitung gewickelt oder auch in Mulp Tücher gewickelt, damit man eben nicht sieht, dass es ein Surfbrett ist und so weiter und so fort. Und genau in dem Moment, wo Galactus auf die Erde kommt, ist er praktisch wieder an der Situation, dass er Galactus sich entgegenstellen muss und gegen ihn kämpft. Und ich glaube, der Silver Surfer fliegt dann auf Galactus zu und sagt, du hast doch geschworen, hier nie wieder hinzukommen und den Planeten zu verschonen. Und Galactus sagt, keine Ahnung, ich hatte voll Hunger und irgendwie war der Drive-In bei McDonald's Center Alpha Centauri zu. Oder irgendwie sowas. Und es gibt noch so einen religiösen Führer in dem Comic, der dann versucht, dieses Auftreten von Galactus eben auch als göttliches Zeichen zu deuten, seine eigene Macht damit zu stärken. Genau. Der Silver Surfer identifiziert sich dann, glaube ich, ist das seine Schwester? Ja, der seine Schwester da, die so ein bisschen sich mit dem Silver Surfer dann befreundet. Ja. Die mit ihm kollaboriert, vielleicht auch eben auch, um ihren Bruder halt so ein bisschen auszuboten. Und tatsächlich schafft es, fasst das einfach mal ganz eben kurz zusammen, der Silver Surfer auch wieder Galactus zu vertreiben und Galactus zu besiegen. Mhm. Und kaum, dass das passiert ist, stürmt die ganze Menschenmasse auf den Silver Surfer zu und hält ihn für einen Gott. Und möchte ihn in ihm ein göttliches Wesen sehen. Und was der Silver Surfer dann macht, ist der große Twist in dieser Geschichte. Vorsicht, Spoiler. Er tut eigentlich alles dafür, dass die Menschen nicht mehr glauben, dass er dieser Gott ist. Mhm. Sondern macht eine Äußerung, die Menschen glauben lässt, er wäre doch nicht dieser Gott und dieser religiöse Führer sagt halt, oh nein, fall nicht auf ihn rein, er macht es absichtlich so, er ist ein Gott und keine Ahnung. Das Lustige ist, er stellt praktisch Bedingungen. Praktisch, genau. er spielt für sie den Gott, den Erlöser, aber dafür müssen sie ihn so und so viel von ihrem Reichtum lassen und dies und das machen. Er stellt praktisch Gebote, während Galactus praktisch macht, er sagt den Menschen, eure ganze Moral, die ist nichts wert und ihr solltet am besten einfach nur auf euer eigenes Vergnügen euch konzentrieren und ihr könnt tun, was ihr wollt. Genau. Vielleicht hat er ja gerade deshalb auch so einen großen Anker. Richtig. Und was ich einfach ganz faszinierend finde, ist, dass Stan Lee schon so irgendwo seine Superhelden-Geschichte schreibt, auch was sehr Sphärisches erschafft, aber in Zusammenarbeit mit Möbius. Das hätte jeder andere, ich weiß gar nicht, wer hat denn damals bei Marvel alles gezeichnet? Jim Steranko, keine Ahnung, zeichnen können. Es wäre nicht so geworden, wie als hätte Möbius es gezeichnet. Und durch diese typische Charaktergestaltung von Möbius wird das einfach nochmal. Also es erinnerte, wie ich es dann gelesen habe vor etlichen Jahren, zum ersten Mal gelesen habe, den Comic, hat mich stark auch an den Herrscher der Zeit erinnert. Eben weil das gleiche Charakterdesign davor herrscht. Das ist sehr typische Androgyne, was die männlichen Charaktere in Möbius Comics ja immer auch gerne mal haben. So, also allein auch die Kolorierung. Und die ist für die Edition, die ich dir mal mitgegeben habe, dann eben auch nochmal auf diese 80er Jahre Newsprint-Kolorierung zurückgenommen worden. Und in anderen Editionen ist es halt nochmal schattierter, nochmal ausführlicher koloriert worden. Und man wollte einfach diesen 80er-Jahre-Vierfarbdruck, würde ich jetzt fast schon sagen, wollte man wieder zurückholen. Und das hat man da einfach auch wirklich geschafft. Und es wirkt einfach wie ein Möbius-Comic, aber im Marvel-Universum, geschrieben von Stan Lee, gezeichnet von Möbius. Es ist so Worlds Collide. Ne, also irgendwie so auch schon allein vom Konzept her ein totaler Mindfuck. Es ist kein klassischer Superhelden-Comic. Max schläft gleich ein. Während ich den ersten Teil dieses Comics gelesen habe, fand ich wirklich, ich war eigentlich noch nicht so begeistert, weil ich fand so diese religiösen Themen so ein bisschen aufgesetzt, weil Stanley redet dann ja auch im Vorwort darüber, wie dieser Comic dann erstellt wurde. Und da hatte ich so praktisch das Gefühl, Sandy wollte halt mit Möbius diese Silver Surfer-Geschichte schreiben und da halt so einen anspruchsvollen Zeichner hatte, der dann nicht so ein typischer Comic-Zeichner ist, wie die Leute, mit denen er vielleicht sonst zusammengearbeitet hätte, wollte er unbedingt irgendwo so ein tiefgründiges Thema haben. Dann ist er halt dann irgendwann auf Religion gekommen und ich fand, im ersten Teil wirkt das wirklich ein bisschen aufgesetzt. Glaubst du, dass Stan Lee sowas nicht kann? Glaubst du, dass Stan, ich meine, Stan Lee hat, und ich glaube, das ist das Einzige, was man über Stan Lee sagen kann, schon sehr oberflächliche Geschichten geschrieben, so auch so in your face, das ist ein Mutant, und keiner mag den Mutanten, alle hassen den Mutanten, und der arme Mutant sitzt weinend in der Ecke und sagt, keiner mag mich, und du willst uns alleine und kotzt so rum, und traust du Stan Lee nicht zu, so ein Thema auch anzusprechen, oder? Wie kommst du da zu deinem Urteil? Ja, ich hatte auch immer so als Vorurteil von Sachen, die ich von anderen gehört habe, so dass Stan Lee halt ein Autor aus den 60ern ist und dass er deshalb so, wenn man in der heutigen Zeit ihn noch irgendwie an irgendwelchen Comic-Projekten arbeiten lässt, dann wird daraus meistens nicht so toll, weil ja, es ist halt die Comics damals für seine Zeit war er sehr revolutionär und gerade mit Spider-Man und so, aber heutzutage schreibt man Comics ganz anders. Ja, aber auch deutlich komplexer und weniger. Jetzt kommt ja Silver Surfer Parable aus dem Ende der 80er Jahre. Ja. Das heißt, da war Stan Lee als Autor und Chefredakteur, Herausgeber von Marvel ja durchaus noch top-notch, würde ich so spontan sagen. Ja, die einzige Frage, die wir jetzt natürlich noch offen gelassen haben, ist, was sagst du jetzt insgesamt über dieses Comic? Würdest du es empfehlen? So, was ist die Bottomline, die du für dich da so zurückbehältst? Also, ich persönlich fand das Buch jetzt nicht unbedingt sehr unterhaltsam. Ja. Stan Lee macht einige sehr interessante Argumente. Also, das ganze Buch über kritisiert er Religion auf eine sehr direkte Art und Weise. Und möglicherweise hat er mich auch dadurch teilweise ein bisschen beeinflusst, mir zum Beispiel ein paar Gedankenanstöße gegeben, so ein bisschen. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das uneingeschränkt weiterempfehlen könnte. Liegt's am Zeichenstil, liegt's an der Schreibe? An Zeichenstil liegt es nicht. Es liegt, wenn dann, wirklich an der Schreibe. Okay. Wie ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe. Also er spricht halt immer die Sachen an, die er ansprechen will, macht das auch nicht wirklich clever oder subtil, ja, sondern immer mit dem Hammer, ja, drauf. Ja, das ist halt Stan Lee. Ja. Ich finde den Silver Surfer hier relativ schwierig, weil der Silver Surfer ist in seinen eigenen Comics und oft auch in den Comics von Stan Lee immer in so einer Art Büßerrolle. Dass er ist wirklich immer so ein bisschen melancholisch, so fühlt sich immer zurückgelassen, immer so dieses traurige Element, dass er so der letzte Überlebende seines eigenen Planetens ist und bla bla bla. Das ist in dieser Figur halt einfach drin. Ne? Das ist immer so dieser traurige kleine junge Silver Surfer. und das hast du hier in dem Buch natürlich auch. Und er ist auch in so einer Büßerrolle und meint dann Galactus eben aufhalten zu müssen. Wenn man den Zeichenstil von Möbius mag, und der ist auch nicht für alle was, sollte man sich meiner Meinung nach das Comic auf jeden Fall mal angucken, weil die Kombination Superheld, und das ist der Silver Surfer definitiv, und Möbius einfach was sehr Interessantes ist. Sollte man mit Möbius Art zu zeichnen und die Szenerie aufzulösen, weil das Heft ist geschrieben nach der Marvel-Methode, weil Stan Lee kann nichts anderes. Das heißt, das Szenario wird halbwegs beschrieben und hinterher knallt Stan Lee dann immer, oder knallen die Autoren dann hinterher eben den Dialog noch rein. Das heißt, das Szenario hat halt eben Vorrang. Wem das von Möbius nicht gefällt, der sollte hiervon definitiv die Finger lassen. Ne? Aber wer so diese Kombination franco-belgisch-amerikanisch mal sehen möchte, der sollte da auf jeden Fall mal zugreifen, wenn er die Chance hat. Ist, glaube ich, jetzt vor nicht allzu langer Zeit bei Panini rausgekommen, nochmal auf Deutsch erneut. Auch, ich glaube, in einem relativ edlen Hardcover. Also wenn man sich das mal nochmal geben möchte auf Deutsch, ist das also nochmal wieder rausgekommen vor kurzem. Worauf ich noch eingehen möchte, ist, dass es lange Zeit eben hieß, kein anderer als Stan Lee darf den Silver Surfer schreiben. Weil kein anderer als Stan Lee das angeblich könnte. Seit, wir sind jetzt im August, beziehungsweise Ende Juli, wir sind jetzt Ende Juli, seit ein paar Monaten erscheint bei Marvel eine neue Silver Surfer-Reihe von Dan Slott geschrieben, der eben auch jahrelang schon Spider-Man betreut. Und denn Dan Slotts Silver Surfer ist brillant. Das heißt, die Aussage, dass nur Stan Lee den Silver Surfer schreiben kann, ist Bullshit. Ne? Hm. Und die Art, wie Dan Slott ihn schreibt, ist eine andere, als Stan Lee sich schreibt. Dan Slott schreibt ihn sehr modern. Stan Lee hat ihn also wirklich bis zuletzt sehr altbacken und antiquiert geschrieben, als eben diese melancholische Figur. Und das ist aus dem aktuellen Silver Surfer größtenteils raus. Das heißt, möchte man einen aktuellen Blick auf diesen Charakter Silver Surfer haben, sollte man mal einen Blick werfen, auch Richtung Panini. Bis diese Sendung ausgestrahlt wird, dürfte bei Panini der erste Band der neuen Silver Surfer-Reihe auch erschienen sein. Ist optisch sehr interessant, weil gezeichnet von Mike Allred, der ja bekannt ist für seinen sehr Kirby-esken, aber trotz alledem sehr cartoonigen Stil. Also im Bereich Silver Surfer, man muss nicht auf das alte Zeug da zurückgreifen, man kann auch was Neues nehmen. Was dieses Werk mit Möbius angeht, ist es Geschmackssache. Wenn man diese Kombination mag, wie gesagt, holt's euch. Wenn ihr weder Stan Lee noch Möbius mögt oder einen von den beiden gar nicht, lasst die Finger davon. Okay. Dann würde ich sagen, war das jetzt mal unser wahrscheinlich am längsten sich in Produktion befindender Podcast. Wir können mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die erste Aufnahme haben wir gemacht an Silvester 2013. Ja, genau. Das hört man, glaube ich, auch ganz zu Anfang der Sendung. Die zweite Aufnahme haben wir gemacht, ich glaube, im März 2014. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, es war im März und heute ist der 28.07. Und ich bin gespannt, wann ihr diesen Podcast tatsächlich hört, denn es ist noch nicht geplant. Wir wissen noch nicht, wann dieser Podcast tatsächlich erscheint. Deswegen nochmal einen schönen Gruß an die Future People. Hello, Future People! Hallo. Hello, Future People. Max, wie kann man uns erreichen? Dieser Zettel. Jo, reicht uns auf Twitter @nerdnerdnerd_de, auf ADN unter @nerdnerdnerd, unsere E-Mail-Adresse nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. To the Gmail. Ja, und natürlich könnt ihr auch uns einen Kommentar schreiben auf nerdnerdnerd.blogsport.eu oder auf Facebook unter nerdnerdnerdpodcast. Genau, wir haben jetzt auch eine Podb-Seite. Da findet ihr uns unter www.podb.de/nerdnerdnerd. Wenn ihr da nochmal Informationen zu uns haben möchtet. Und mittlerweile dürfte auch unsere Podunion-Seite fertig sein. Schönen Gruß an Rico, der das für uns eingerichtet hat. Vielen Dank in dem Fall. Gut, jo. Dann würde ich sagen, war es das von unserem Franzosen-Special. Voulez-vous coucher avec moi? Was? Auf Wiedersehen. Besser nicht. Auf Wiedersehen. Okay. Was denn? Was denn, findest du mich nicht attraktiv? Was soll das denn hier? Möbius, der ist schon tot, du da, schmeckt nicht gut auf weißem Brot, hey, du da, day, der Reim macht keinen Sinn, ich singe wirklich schlimm, du da, day, hey, du da, oh.